Ich bin sehr versichert, also jetzt Dozentin für den nächsten Teil. Das, was mein Thema ist, was mache ich als kritische psychologische Gestalterapeutin als andere Gestalterapeutin, das ist, was ich heute hier, weil du besser. Also sorry, wenn ich zwischen uns wieder ins Sie gehe, weil ich manchmal ganz immer keine Matte habe, dann bin ich wieder anhalten. Ja? Also, wo ich dann, also was ich erzählen möchte und mich auch austauschen möchte. Ihr habt schon den ganzen Tag eine ganze Menge gemacht. Ja? Ich war vorhin, ich bin im Nachmittag dazu gestoßen und habe ein bisschen rumgehört und fand das total spannend, so unterschiedliche Diskussionen, die groß, die irgendwo nachgefragt wurde, wohin gegangen wurde. Rede ich laut genug oder können die hinter mich kaum hören? Also dann bitte einfach sagen, wenn ich zu schnell rede oder nicht laut genug oder sowas, dann sagst du es bitte. Sag mal, was ist meine Person? Okay. Ich bin 55 geboren und in meinem ersten Beruf bin ich Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin und alles gewesen. Habe also ganz viel im kreativen Bereich gemacht. Und ich denke, das zeichnet mich insofern immer noch aus, dass ich nicht bereit bin, unbedingt nur so zu geben, sondern dass ich immer ganz nett finde, wenn ich ein bisschen hin und her springen darf. Dann habe ich Gestalttherapie gelernt, Mitte der 90er, eine eigene Praxis aufgemacht, als Gestalttherapeutin und als Einzelfallhelferin gearbeitet und habe mich dann 2000, also relativ spät, entschlossen, Psychologie zu studieren und bin dann hier an die FU gekommen, habe sehr viel bei Marquardt gemacht, also kam mit dieser kritischen Psychologie in Berührung und war ganz glücklich, nachdem also so viel Allgemeinheit hier in der Psychologie dann plötzlich wieder der einzelne Subjekt und der andere Blickwinkel dabei waren. Habe das abgeschlossen, habe Supervisionsausbildung gemacht, arbeite derzeit also als Gestalttherapeutin, als Supervisorin und als Dozentin, sei es an der Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit, also da ist mit der Sozialarbeit hatte ich ganz viel zu tun. Oder ich gebe auch sehr viele Fortbildungen und da ist der Fokus bei mir auf Beziehungsdynamik, also die Interaktion, was passiert. Und im Moment versuche ich neben der Arbeit auch nochmal Promotion hinzukriegen. Ich habe das mit Schreibfragen zu tun. Und schreibe ich bei Morus, es dauert, redet jetzt, das einfach nicht hin. Aber es kommt auch durch. Was ich gerne machen möchte, wäre, dass ich einfach was worauf ich mich in der kritischen Psychologie beziehe oder was da meine Ansatzpunkte sind, dass ich was zur Gestalttherapie sage. Dann die Frage beantworte, was ich denn glaube, meine anders zu machen, wie das da reinkommt. Ich denke, das kommt immer ein bisschen dazwischen drin schon rein. Und dann habe ich Fragen vorbereitet, die wir in kleinen Gruppen, entweder könnten wir in kleinen Gruppen bearbeiten, dann ins Plenum reinbringen. Ich würde aber gerne ein bisschen offen sein, vielleicht erstmal eine halbe Stunde laufen lassen, um zu gucken, ob ihr sehr viel fragt und ob das viel mehr von vornherein in die Diskussion kommt oder ob wir nachher wirklich zu den Fragen kommen. Seid ihr damit einverstanden? Gibt es erstmal vorab Fragen an euch, von euch an mich, was ich jetzt also erstmal beantworten sollte? Gibt es Leute hier, die mit Gestalttherapie schon zu tun gehabt haben? Ich bin gerade mit der Grundausbildung fertig. Hier in Berlin beim Institut? In Hamburg, Hamburger Gestaltinstitut. Mhm. Die anderen irgendwie im Studium mitbekommen, also Gestalttherapie ist in Deutschland kein klassenzugelassenes Verfahren, aber in Österreich und in der Schweiz. Also hier ist es nach dem Psychobuch hat sich ein wenig verflüchtigt, ist nicht ganz so mehr präsent. Für die anderen ist das recht neu oder im Studium mal mitbekommen, Fritz Perls mal so das Übliche, ja? Okay. Gibt es Leute, die in Therapie oder als Therapeuten arbeiten oder in Institutionen? Welche Richtung? Ich bin Familientherapeutin, war lange in der Sucht arbeiten, aber jetzt im Krebspatienten. Auch eine ganze Menge. Sonst in anderen Institutionen die, oder Trägern, die mit Therapie oder psychosozialer Beratung zu tun haben? Ein Stück weniger. Okay, gut. Also einfach fragt nach, wenn irgendwas euch nicht stimmig erscheint oder sowas. So. Auf was beziehe ich mich in der kritischen Psychologie? Ich fand das immer schwierig, bei Heuskamp direkt anzufangen. Also ich habe natürlich bei Heuskamp angefangen und irgendwann drehte sich das bei mir im Kreis. Und als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, dann habe ich mir Hilfe zur Seite genommen. Ich habe Marx nicht gelesen, aber ich habe mir Marx in komprimierter Form die wichtigen Sachen mitbringen lassen. Und zwar, das geht, der zentrale, also in der materialistischen Dialektik ist ein zentrales Analyseinstrument, um gesellschaftliche Prozesse zu analysieren, der dialektische Widerspruch. Der Dialektik, also ein Widerspruch ist dialektisch in dem Augenblick, wo es um zwei Pole geht, die sich einerseits gegenseitig ausschließen, auf der anderen Seite gegenseitig bedingen. Paradebeispiele sind der Kapitalist und der Lohnarbeiter, beziehungsweise Individuum und Gesellschaft. Also es gibt, der eine kann nicht ohne den anderen sein, sie haben aber, es würde jetzt Marx nie sagen, eine andere Natur oder sie haben eine andere Bestimmung. Und sie verwirklichen sich in der Interaktion miteinander mit Vermittlungsgliedern in Bezug auf ihre eigene Bestimmung und dadurch entsteht also ein dynamischer Prozess. Und dieser Prozess ist voller Widersprüche und es geht um diese Widersprüche auch zu erfassen. Also es geht ganz viel um den Zusammenhang von Teilen und Ganzen. Und das ist nicht, wie Gestaltpsychologie mal so sagt, ein schöner harmonischer Prozess und wir haben alle die gleiche Richtung, sondern es ist ein Ding voller Dynamik und Widersprüche. So, und bei Marx ist wichtig, dass er sagt, also die Vermittlungsglieder, also wie ist das miteinander vermittelt, da gibt es ja verschiedene von. Und die guckt er sich an. Es geht also darum, nicht, wenn ich Gesellschaft oder etwas betrachte, das nicht alleine zu sehen, sondern im Gesamtzusammenhang und das nicht statisch zu sehen, sondern in seiner Prozesshaftigkeit. Also um diese Bewegungen, die da drin sind, diese dynamischen Bewegungen zu erfassen. So, und was für mich als Therapeutin ganz wichtig ist, ist der Begriff der Vermittlung. Also ich arbeite mit einem Individuum erstmal oder einem Menschen auf zwei Beinen und der ist aber auch wie ich ein gesellschaftlich konstituiertes Subjekt, also jemand, der in der Gesellschaft lebt, durch die Gesellschaft mitbestimmt ist, aber auch diese Gesellschaft mitbestimmt. Und ich kann also nicht nur die intrapsychische Landkarte angucken und sagen, alles andere gibt es nicht, was gerne ursprünglich Therapie gemacht hat, sondern ich muss den auch in diesem Kontext, in dem er lebt und in dem er sich bewegt, mitsehen. Nach Marx haben wir also drei große Dimensionen der Vermittlung. Die erste ist die gegenständliche, das heißt, es geht um Setzen und Gesetztheit. Wir setzen und setzen. Wir finden also Bedingungen vor, insofern das ist, wo wir gesetzt sind. Auf der anderen Seite, durch unsere Handlungsweisen, setzen wir selbst wieder Bedingungen. Es geht immer um diese Doppelseitigkeit. Die zweite ist die historische Dimension. Da geht es darum, in der Kritik und in der Analyse vor allem sehr genau zu gucken, an welchem historischen Punkt sind wir. Also als ich hier war, war das vor 10 Jahren, also knapp 10 Jahren, da war das ein Stückchen anders. Das heißt, ich lebe in einer anderen Gesellschaft, die FU war ein Stück anders. Also ich muss genau gucken, an was für einem historischen Punkt bin ich und die Gewordenheit dieses historischen Prozesses. Und das vor allem bei Psychologie, also wenn ich einen Klienten habe, 40 Jahre alt, ich weiß nicht, ein Depressionsproblem, Psychoanalytiker sagt, da gucken wir mal in Kindheit. Stimmt. Das war aber historisch vor 40 Jahren oder 30 Jahren. Da hat es ganz andere Bedingungen gegeben. Da hat es ganz andere Normen gegeben und so weiter. Das meine ich. Ich kann das nicht einfach so tun, als ob die Vergangenheit von jemandem jetzt ist, sondern die war woanders. Ich bin jetzt schon bei der Übersetzung, ne, zur Therapie. So. Und das Dritte ist, es gibt einen Teil von Vermittlung, also in der Analyse, was man nicht alleine über diese beiden ersten Vermittlungsglieder klären kann, sondern das ist die Differenz. Das ist das, was das Subjekt irgendwie anders macht oder individuell anders macht. Diese drei Dimensionen der Vermittlung sind bei Marx, es geht um Analyse. Ne? Kopf einschalten und gucken, was ist. Ich weiß nicht, also ich möchte nicht unbedingt Leute in dem Sinne analysieren, aber ich brauche diese analytischen Instrumente, um einfach eine Idee zu bekommen, wie das, in dem dieser Mensch sich bewegt und durch das er auch bestimmt ist und was er auch mitbestimmt, geschaffen ist. So, und das ist, also klar. Es gibt immer nur gesellschaftlich konstituierte Subjekte. Das heißt, ich habe etwas Individuelles, was nur irgendwie durch mich ist, und ich habe etwas, was durch die Gesellschaft oder in meiner Antwort auf Gesellschaft ist. Also ich bin nie nur Individuum, nie bin ich nur Sozium. Ich bin immer beides. Also wir sind das hier alle, ne? Nicht nur ich. So, und das fasst die kritische Psychologie, die versucht das aus dem Blickwinkel, sagen wir mal, des Subjektes, wie ist dieser Gesellschaftsbezug? Und da hat es einmal diesen Prämissen-Gründe-Zusammenhang. Also das Subjekt findet objektive Bedingungen vor, es findet Bedingungen vor, und diese Bedingungen sind nicht irgendwie nur, also sind da, aber wie es diese Bedingungen sieht, bedeutet, das hat etwas mit seiner Interessenslage, mit seiner psychischen Verfassung und zu tun. Also es werden zu Bedeutungen. Und diese Bedeutungen werden zu Prämissen. Ich denke, das war am Vormittag sicherlich hoch, runter, kreuz und quer. Ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Und diese Prämissen, die sind quasi der Boden, auf den es, oder der Grund, auf den es aufgrund seiner Interessenslage mit seinen Gründen handelt. Wir haben darin also diese Vermittlungsdimensionen aus Sicht des Subjekts, werden als Prämissengründe zusammengefasst. Dann haben wir als nächstes, das ist vor allem das, was die Differenz ausmacht bei Marx, diese doppelte Möglichkeiten, sich zur Welt zu verhalten. Ich kann mich so oder so. Ich bin nicht nur bestimmt, noch bin ich vollkommen, sondern ich habe meine Gründe und ich kann mich unterschiedlich verhalten. Also was Zentrales aus meiner Sicht in der kritischen Psychologie ist, dass ich die Möglichkeit habe, mich zu etwas zu verhalten, auch das zu wissen, ich kann mich zu etwas verhalten. Also wenn jemand in den Laden kommt, oftmals so einfache Verkäuferinnen stehen 6 Stunden da und sagen, na, da müssen wir durch. Gut, wenn sie meint, sie muss sich dazu verhalten, dass sie durch muss, ist das ihre Entscheidung, das ist okay. Ich kann mich aber auch dazu anders zu verhalten. Also ich kann Bedingungen vorfinden, die mir überhaupt nicht gefallen, aber ich kann mich dazu gefallen, aber ich kann mich dazu verhalten. Also in diesem Verhaltensschuh ist für mich sehr viel Potenzial. Und das ist mir, was mir an der kritischen Psychologie so wichtig ist. Ich kann etwas erkennen und dann kann ich mich dazu verhalten. Auch wenn es etwas ist, also wie gesagt, was sehr unabänderlich erscheint. Ich muss auch irgendwann mein Geld verdienen. Aber wie ich mein Geld verdiene, das ist zum Beispiel eine Art des Verhaltens. Ich kann natürlich auch sagen, okay, das tue ich nicht um mir nachher erzählen. Das sind alles Möglichkeiten des Verhaltens zu. Es gibt nicht nur eins, und das ist in der Therapie ganz wichtig, dass die Leute, die ein Problem haben, die haben ein Problem unter anderem deshalb, weil sie immer so gehen. Und sie sehen, dass man auch da gehen kann oder da. Also diese verschiedenen, im Kopf wieder diese verschiedenen Möglichkeiten aufmachen. Und das heißt auch Verhalten zu. Und dann gibt es dieses große Konstrukt der verallgemeinerten und restriktiven Handlungsfähigkeit, mit dem ich ein bisschen meine Probleme habe. Wenn hier Leute gebildeter sind als ich, gerne nach vorne kommen. Ich probiere jetzt mal meinen ersten Schritt da dran. Ich habe ein Stück. Ich sage, was mein Problem ist. Das Konstrukt ist heute Morgen oder heute tagsüber allen bekannt. Also vor allem, es ist ein analytisches Instrument, verallgemeinerte, restriktive Handlungsfähigkeit, um in der Kritik zu bestimmen, etwas, was vordergründig vielleicht, das ist doch super, festzustellen, hey, das hat aber sehr viele restriktive Elemente. Verallgemeinert ist nach der Grunddefinition verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, wenn Subjekte ihren Verfügungsraum über die für sie relevanten Lebensbedingungen erweitern können. Restriktiv ist es, wenn sie die herrschenden Verhältnisse und die Herrschenden anerkennen und sich quasi in den Schatten dieser Macht stellen und sagen, ich möchte aber auch ein bisschen davon abhaken. Ja. Und sich in der Nische einrichten, also auf die Verfügungsgewalt selbstbestimmt zu sein, verzichten und dafür aber im Schatten der Mächtigen oder der Herrschenden einen Vorteil zu haben. In den alten Texten bei Osterkomp ist das immer verbunden mit der Selbstfeindschaft. Und das Selbstfeindschaft meint, weil es ja so vordergründig erscheint, ist immer so, als ob ich, ich weiß nicht, ganz toll sein kann. Wir haben das ganz viel bei Therapie gemacht. Wir haben auch in der Gestalttherapie, Selbstverwirklichung und dann weiß Osterkamp ganz genau nach, wenn ich aber die Bedingungen, in denen ich lebe, nicht anschaue, dann kann es keine Selbstverwirklichung sein, sondern es ist, sie sagt nicht das Wort Illusion, ich nehme das rein, sondern es, dann ist natürlich Selbstverwirklichung eine Illusion, sondern im Grunde genommen eine Selbstbeschneidung. Also dieses verallgemeinernde, restriktive Handlungsfähigkeit ist für die Analyse sehr sinnvoll und ist auch Markert in seinem neuesten Buch, diese Einführung, sagt er auch, ist auf kategorialer Ebene wichtig. Es muss im Einzelfall empirisch geprüft werden. Die Schwierigkeit bei diesem Modell oder an diesem Ding ist, oder was, denke ich, noch weiter zu diskutieren ist, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, wie es heute im Moment gerade diskutiert wird oder wie es heute auf dieser Universität heute diskutiert wurde, ist einmal, dass die Kategorie der Herrschenden, das ist unterbestimmt. Wer ist herrschend? Wer beherrscht hier wen? Wie sind wir herrschend in unserem täglichen Leben? Also das ist einfach noch zu diffus. Die Sachen sind viel komplexer geworden. Dann ist die Frage, wenn ich Ressourcen nutze, ist das etwas, das ins Restriktive geht oder ist das schon verallgemeinert? Wir befinden uns irgendwo immer auf dieser Skala in der einen oder anderen Richtung. Mir fehlen auch noch Kriterien, um zu sagen, das ist mehr verallgemeinert und das ist mehr restriktiv. Ich finde diese Frage enorm spannend, habe aber ein Problem, dieses Teil so einfach rüber zu transportieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich stolper da von allen möglichen Seiten drüber. Aber es ist ja ein wichtiges Instrument, das wir heute benannt haben. Soweit? Okay? Gut. Wenn ich langweile, sagen Sie es, ne? Nee, nein, das will ich nicht sagen. Okay. So. Was nehmen wir denn aus so viel Marx und Holzkampf und kritischen Psychologie für uns mit? Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier im Blick erstmal kurz sehen. Ich lasse euch mal kurz einmal lesen, dann erzähle ich wieder was. Ne? Ich kann diese ganzen Sachen, wenn ihr mir an meine E-Mail-Adresse also einfach einmal schreibt, dann kann ich diese Folie zuschicken. Das wäre kein Thema. Ich kann nachher meine E-Mail-Adresse nennen, dann brauche ich nur auf Antworten und Anhängen. Ne? Also, die Konsequenz für die Therapie ist erstmal das Allerwichtigste, dass psychische Störung auch gesellschaftlich vermittelt ist. Ich habe es auch in Klammern gesetzt, weil es ja nicht nur. In einigen der früheren haben die sehr viel auf, dass es durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt ist. Aber wenn wir jetzt nochmal bei Marx gucken, die Dimension der Differenz ist es auch was Individuelles. Es hat beide Seiten. Und das finde ich wichtig zu sehen, dass es etwas ist, was durch gesellschaftliche Bedingungen, gesellschaftliche Prozesse hervorgerufen wird und bedingt ist. Und dass es was Persönliches ist. Die Konsequenz zu sagen, ich kann nur Therapie machen, wenn ich auch gesellschaftliche Verhältnisse ändere, war lange die Stoßrichtung der Kritik. So kann man es aber heute nicht hingehen, beziehungsweise angehen, beziehungsweise man muss fragen, was ist denn Veränderung von gesellschaftlichen Verhältnissen? Ich persönlich habe Klienten in der Therapie, die ungefähr 40, 50 sind, so mein Alter. Und dann habe ich die jüngere Generation. Okay, ich weiß, in meiner, aber ich Privatpraxis habe und so weiter, ein bestimmtes Klientel. Ich merke aber eine ganz andere Art des Denkens. Ich merke, dass die 68er-Bewegung bei den Jungen was hinterlassen hat, beziehungsweise was anderes bringt. Also das heißt, etwas hat, diese ganze Generation hat was in Bewegung gesetzt. Und deswegen, was ist gesellschaftliche Veränderung? Was ist das immer? Ich mache etwas und ich kann es nicht sofort unbedingt als Echo, als Rückerfolg haben. Manchmal kann das einfach Tage, Monate oder Jahre später kommen. Dann bin ich schon ganz woanders und dann kommt jemand anderen zugute. Also weil diese Vermittlung ist ja sehr komplex. Das andere ist, Veränderungsmöglichkeiten bestehen. Das ist der emanzipatorische Moment der kritischen Psychologie. Das, was aus der kritischen Psychologie wichtig ist, sich klarzumachen, dass Therapie, wenn ich sie nicht in dem gesellschaftlichen Kontext betrachte, immer das Risiko hat, zu einer Anpassungsleistung zu werden. Also fit für Beruf, sonst was und sonst was zu machen. Also Leute wieder quasi ihre alten Verhältnisse zurückzustoßen und sagen, na, wenn du dich ein bisschen so bringst, dann geht es doch, dann geh doch mal so durch dein Leben. anstelle das Recht zu haben, so durch sein eigenes Leben zu gehen. Ne? Und das finde ich, und das ist manchmal nicht zu erkennen. Und man ist auch in diesem therapeutischen Prozess drin und erfordert viel. Erfordert viel Mitfühlen, präsent sein und sonst was. Und ich kann das vergessen. Und es kann sein, dass auch so viel draufkommt. Deswegen finde ich diesen Aspekt immer wieder mal im Kopf zu haben und zu gucken, wo bin ich denn? Und ermuntere ich Leute, ich sage gerade zu stehen, oder ermuntere ich sie, sich anzupassen, vor allem wenn ich mit meinen Normvorstellungen komme. Ich kann es nicht entscheiden, das können nur die Leute selbst entscheiden. Und es kann sein, dass jemand was ganz anderes für sich nimmt, was ich sagen würde, können die denn nur? Aber auch das gilt es zu respektieren. Also ich kann nicht hingehen und denen vorschreiben, was sie tun sollen. Und das andere ist, das letzte hier, das wird, also heute würde ich das so nicht sagen, also wenn ich das sage, dann sage ich das vor dem Hintergrund unter anderem von dem Buch von Kappler. Das ist 70er, 80er geschrieben worden. Da hat, was? 70er. Der hat einen Fall analysiert, also Holzkamp hat das ein Stück mit aufgebreitet. Und was war nachher Therapieerfolg? Und ein Kriterium des Therapieerfolges war, dass der junge Mann sich politisch engagiert hat. Das Buch ist hochspannend. Ich denke, heute wird es ein bisschen anders vielleicht in der Auswertung rangehen. Es ist nur wichtig, dass ich Therapie nicht mit einem politischen Auftrag verwechsle. Und das macht es auf der anderen Seite wieder schwierig zu sagen, wo mache ich denn daran fest, dass die Therapie wirksam war und im Sinne von einer emanzipatorischen Veränderung. Okay. Soweit so klar? So, wenn ich jetzt mal gucke, was... Ja? Ich habe mal eine Frage zu folgen. Das ist einfach deine Meinung, dass Therapie für dich keinen politischen Auftrag beinhalten sollte. Oder schließt du das auf jeden Fall aus den vorherigen genannten Werken? Nee, ersteres. Das ist mehr, dass ich daraus ausgehe, dass also in der Auseinandersetzung mit den Werken, das ist das nicht. Natürlich ist, irgendwo ist es immer politisch. Also wenn ich, was ich mache, kann ich nicht vollkommen unpolitisch. Aber ich kann es nicht im Sinne von, du musst in die oder die Richtung gehen. Das schon alleine ist natürlich letztlich politisch. Aber das ist meine Haltung aus der Auseinandersetzung. So, wenn ich jetzt mal aus der kritischen Psychologie nochmal Prämissen, Gründe, Zusammenhänge und so weiter das mir angucke, ergeben sich für mich daraus schon Fragen, die ich in der Therapie stelle, die jede gute Systemikerin auch aus ihrem Zauberkästchen nimmt. Und zwar, das erste ist, wie findet Bedeutungsgebung statt? Also man findet etwas vor und das interpretiert man. Also im Systemischen ist es die ganze Frage der Kommunikation, wie interpretiere ich. Und das ist ja diese Prämissengründe. Ist das, was ich da finde, wirklich hat es die Bedeutung oder könnte es noch eine andere haben? Wenn es nämlich eine andere hat, dann kann ich mich wieder plötzlich anders dazu verhalten. Ein Teil der psychischen Störung, ich nehme diese Begriffe, ich nehme die klassischen psychischen Störungsbegriffe oder sonst was, die nehme ich nur eng, um ein bestimmtes Phänomen zu beschreiben. Ich meine sie nicht, dass sie den ganzen Kontext der Gesellschaft mitfassen. Aber wenn ich diese Begriffe nehme wie psychische Störung, dann meine ich ein bestimmtes Konstrukt, was wie im ICD-10 und sowas beschrieben ist, was ich natürlich auch kritisieren kann. Also das meine ich nicht als der Weisheit letzter Ratschluss, sondern ich versuche nur zu sagen, okay, Flasche, ja. Sagen natürlich nicht, dass eventuell das nicht ganz toll ist und dass das giftig ist und dass die Flasche auf dem Tisch steht, sondern ich versuche nur manchmal schneller Sachen zu greifen. Wenn es jemanden stört, bitte sofort sagen und nachfragen. Ne? Also ein Teil von psychischem Gestörtsein oder psychischem Leiden resultiert daraus, dass ich, oder bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich festgestellt, dass die auf eine bestimmte Art und Weise auf etwas gucken. Wenn die lernen oder das anders auch anschauen können oder sich die Sichtweisen darauf anders nutzen können, dann kommen die zu anderen Lösungen. Das ist ziemlich banal oder das doch nicht banal? Also Systemiker sind das, die das ja im Grunde genommen am deutlichsten und am ausführlichsten beschreiben. Der nächste Punkt ist dieses sich verhalten zu Handlungsspielräumen eröffnen. dass, und ich benutze das Wort, wir wollen sich zu etwas verhalten, wirklich wortwörtlich, sowohl in der Therapie als in der Supervision. Und das bringt immer die Leute, huch, ich muss ja nicht einfach, ich kann ja. Also das, ich merke sofort, wie die weitaus zentrierter werden. Und dass das sehr hilfreich ist. Und das andere ist, dass es gesellschaftlich konstituierte Subjekte sind, also die nicht nur, dass ich auf intrapsychische Landkarten gucke, also Gestalttherapie und Psychoanalyse hilft mir sehr viel, eine intrapsychische Struktur und intrapsychische Prozesse zu verstehen. Aber auch die sind in einem Subjekt, was in diesem gesellschaftlichen Sein lebt und was darüber bestimmt ist. Also ich darf nicht nur individuell gucken, also diese Scheuklappen müssen weg. So, mit der Handlungsfähigkeit verallgemeinert restriktiv habe ich dann den galanten Ausrutscher gemacht und gesagt, okay, ich nutze das Konstrukt Lebensqualität. Was ich darunter meine, ist, dass Leute durchaus eine Vorstellung haben, wie ihre Lebensqualität ist und ob sie, wie sie sie verbessern möchten, beziehungsweise sie haben ein subjektives Empfinden, die Lebensqualität ist besser oder schlechter. Und das ist nicht irgendwas, was extrem durchdacht ist, aber etwas, was sie, wo sie relativ fix darauf antworten können. Und beziehungsweise was ihnen wichtig ist. Und es ist vollkommen subjektiv bestimmt. Also das ist nicht, was ich beschreibe, wie Lebensqualität ist, sondern was sie selbst bestimmen. Kann sehr zur Diskussion stehen. Also wenn jetzt Leute kommen und sagen, das Ding ist aber, ich weiß nicht, vollkommen restriktiv, dann würde ich sagen, ja, garantiert gibt es da ganz viel mit an zu diskutieren. Es ist einfach ein Vehikel, was ich praktisch nutze. Weil irgendwo möchte ich dieses gucken, dass ich Leute also unterstütze, dass sie emanzipatorisch unterwegs sein können. Aber wie soll ich das, irgendwo muss ich ja auch mal nach einem Erfolgskriterium oder nach einer Bilanz. Müssen die das bilanzieren können. Hat die Therapie ihnen was gebracht oder nicht? Die geben bei mir selbst Geld aus. Und die haben das Recht darauf, das ist ja eine Dienstleistung, das ist wieder gesellschaftlich gedacht, auch zu gucken, dass es irgendwie bewerten kann. Haben Sie gewisse Schwerpunkte in Ihrer Praxis, die sich jetzt sagen, Ihre Konsequenzen für die Therapien in Bezug auf die Psychologie auch eher beziehen? Also ich arbeite Schwerpunkte thematische oder? Ja, das ist die Frage, wie Sie das nennen. Also nach ICD-10 Diagnostik, dann frage ich mich halt, wie das eher, also wahrscheinlich eher Neurosen oder wie man das da doch. Nee, ich habe, okay. Wir machen es mal einfach über die Störungsbilder, ja. Nur der Leichtigkeit halber und wissen, ja, dass das ein Stück mehr ist. Ich habe einen großen Blick auf Strukturniveau. Ich habe einige Leute, die haben Borderline-Störungen. Die sind aber so, dass die noch im Alltag, also die können ihren Alltag noch bewältigen. Also die sind nicht so krisenhaft, dass sie ins Krankenhaus müssen. Ich habe einige. Es fällt Depression, da kann aber so viel anderes drunter sein. Trauma, sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung. Ich arbeite nicht mit Sucht. Also Psychosen im Moment nicht, waren eine Zeit lang drin. Aber auch andere Persönlichkeitsstörungen, also Leute mit strukturellen Mängeln, also wo die strukturelle Integration nicht da ist, das ist ein Teil mit dabei. Ich achte sehr darauf, was ist strukturell nicht okay. Also ich kann nicht sagen, dass ich einfach nur durch, also ein neurotisches Durchschnittsklientel habe. Das ist gemischter. Und funktioniert das dann auch gleich? Können Sie mir was sagen? Wenn ich was sage. Okay. Ja, wenn Sie sich nach diesem Konzept, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie nach diesem Konzept vorgehen. Das ist ein Teil des Konzepts. Es gibt ja noch ein bisschen mehr, das kommt noch Gestalttherapie. Aber natürlich verhält es, wie möchte sich jemand verhalten zu. Das kann ich nur unterschiedlich formulieren. Ich kann ja auch fragen, was möchten Sie jetzt? Das ist meine Vorstufe Verhalten zu. Was ist Ihnen wichtig? Was nehmen Sie bei sich wahr? Wohin möchten Sie gehen? Gefällt Ihnen das nicht? Also ich kann das von quasi ganz klein anfangen bis zu einer ziemlichen. Und wie wollen Sie jetzt damit umgehen? Also aber die Sachen funktionieren. Sie müssen einfach, es ist nur die Frage, wie formuliere ich sie und kommen die sehr krass oder kommen sie erstmal dezenter. Aber sie kommen all dann aus dieser Richtung raus. Es geht darum, dass der Grundsatz ist, dass die Individuen, die haben das Recht, ihren Weg zu gehen. mit allem drum und dran. Und die haben ihr Recht, diese oder jene Entscheidung zu treffen, die ich nicht treffen würde. Und sie können das so machen, ich kann es hinterfragen. Und wenn sie mir glaubhaft versichern, dass es ihnen damit okay ist, dann machen sie das. Das ist so ein Grundrespekt, der einerseits was mit Intersubjektivität zu tun hat und andererseits, ich glaube, das findet man bei allen Beratungen. Ich glaube, so ein Grundsatz. Können Sie mal sagen, wie mit dieser Kategorie der Lebensqualität arbeiten? Also sagen, das ist zentral, oder? Also was die sozusagen sind, also wie Sie. Also manchmal frage ich das, es gibt immer so zwischen, also ich fange mit den Leuten an, sagen, das und das würden sie gerne machen, dann sage ich, hey, ich habe auch noch den Eindruck, das und das ist Thema, und dann legen wir mal los. Und irgendwann gibt es immer so Momente, also ich bin jetzt hier so ziemlich flirzig, ne? In der Natur, in der Therapie bin ich jetzt Ärzte. So, und dann machen wir, und irgendwann gibt es einfach mal einen Punkt, wo man mal guckt, wo sind wir denn, was hat es denn bisher gebracht? Dann gucken die so, was die an Themen bearbeitet haben und so weiter, und dann gibt es auch mal die Frage, wie leben sich oder wie würden Sie denn sagen, wie hat sich denn Ihre Lebensqualität verändert? Also es ist einfach ein Begriff, den ich so nutzen kann und mit dem Sie etwas verbinden. Und dann könnte ich das auch deutlicher sagen, also da ist schon, da ist ein bisschen besser geworden, weil es dann nicht mehr stufenweise weitergeht. Ich kann nicht sagen, hey, ist ja super. Sondern es ist ja immer ein Prozess, da habe ich da schon, da geht es schon besser, da ist noch was, da fehlt noch was und dann ist das einfach, was in den nächsten Stunden Thema sein wird. Ich muss ja immer zwischendrin gucken, wie geht es weiter. Die müssen ja auch selbst gucken, wie geht es weiter. Das war jetzt für mich nur einfach mal kurz, was hat so kritische Psychologie in Bezug auf die für mich relevanten Aspekte bisher gemacht? Also ich ging mal von Kritik zur Subjektwissenschaft, also das ist die ganze Entwicklung. Dass sie in der Art und Weise, wie sie schreibt oder geschrieben hat, empfinde ich immer sehr kopflastig. Und es hat aber auch viel damit zu tun, dass es um eine Grundlegung geht. Also die hat vor einem Hintergrund stattgefunden, dass wir einen Behaviorismus hatten und dass Holzkamp sich auf wissenschaftlicher Ebene dagegen auseinandersetzen musste und auch so absichern musste. Das macht für mich einfach einen Sinn, einfach zu verstehen. Deswegen gibt es diese Art auch von Formulierung. Und das sind verschiedene Sachen, in denen Sie geforscht haben. Das Praxisporträt, das ist ganz spannend. Da gibt es Fragen um die institutionellen Bedingungen in der Praxis genauer zu erforschen. Also Fragen, an denen das, die man einfach nutzen kann, um zu gucken, wie läuft bei uns die Kommunikation, welche Bedingungen stellt der Träger oder die Institution, wie gehen wir damit um. Das ist auch ein Projekt später stattgefunden zur Analyse psychologischer Praxis und das ist sehr langwierig und irgendwann haben sie sich verlaufen. Ich denke, da sind sie über die eigenen Füße gestolpert. Es ist vom Thema sehr spannend, aber sie sind nicht in die Richtung gekommen, dass sie das auch weiter umsetzen können. Also irgendwo gibt es bei diesen ganzen Sachen immer die Schwierigkeit, dass es als theoretisches Abhandlung gut funktioniert, aber dass sie, wie machen wir das jetzt praktisch in der Praxis, den Schritt auf dem schriftlichen Sachen bisher wenig haben. Ich denke, dass jetzt hier mit dieser Ferien und ich habe vorhin, bin ich mal so ein bisschen rumgegangen, eindeutig, was sich verändert hat. Ich habe also bei den Kollegen so ein Stück reingehört und höre viel mehr, wie wird kritische Psychologie in der Praxis mitgenutzt, dass das viel mehr thematisiert wurde. Dass das aber noch nicht so weit... Das ist heute der Thementag. Genau, und das finde ich also ganz enorm, da hat aus meiner Sicht die kritische Psychologie, also einfach auch mit der neueren Generation oder den neuen Leuten, die da sind, einfach einen großen Sprung gemacht. Und ich bin jetzt ein bisschen noch von davor ausgegangen. Das hier, das Buch Studentische Praxisforschung, ist ganz spannend, weil sie da einfach sehr viele Institutionen oder Therapieformen sich angucken. Und der Punkt ist halt die fehlende Therapieform. Darauf wollte ich dann eigentlich hinaus, deswegen das steht. Da haben die kritischen Psychologen so viel in der Hand, aber sind noch nicht ganz zur Therapieform gekommen. Das heißt, für mich als Gestalttherapeutin, also wenn ich als kritische Psychologin Gestalttherapie machen will, ich muss eine Übersetzungsleistung, eine Transferleistung bringen. Also ich muss etwas quasi neu machen, was ich mit anderen Leuten diskutieren kann, aber es gibt nicht so viele kritische Psychologen, auch die Gestalttherapeuten sind. Also es ist immer ein bisschen Einzelkampfertum. Einen enormen Gewinn der kritischen Psychologie für die Psychotherapie besteht für mich darin, dass sie unheimlich viel Umdenken angestoßen haben. Wir haben eins, also wenn man, also wo die kritische Psychologie begonnen hat, wo es heute steht, wir haben also in den 75ern Psychiatriereform. Wenn man nochmal guckt, also welche Texte sind um die Zeit veröffentlicht worden, es gab den individuellen Krankheitsbegriff, es gab diese in den Krankenhäusern quasi eingesperrt sein, es gab Psychiatriereform, Gemeindepsychologie und so weiter. Und auch die Medizin hat mittlerweile, nimmt, ich nenne es, sagt die gesellschaftliche Vermitteltheit, also unspezifisch mit rein, aber sie hat ein Modell entwickelt über die Zeit, was den Kontext mehr mit reinnimmt. Und ein Modell, was außerdem auch noch ganz gut ist für die Praxis. Ich habe also irgendwas Angeborenes. Das kann man nie so auseinanderhalten. Ich kann nicht sagen, wann, was ist an meiner psychischen Störung oder meiner psychischen Krise im Moment angeboren. Aber es kann sein, dass ich an meine Grenzen komme. Und dann ist es für mich als Therapeutin wichtig, wenn ich mit dem Klienten an seinen Grenzen ist, zu sagen, okay, das sind Ihre Grenzen, das sind schon ein paar Mal jetzt dagegen gekommen, wie wollen Sie damit umgehen? Also wie wollen Sie sich dazu verhalten? Nicht nur einfach akzeptieren, sondern ihn dazu auffordern, bewusst mit Grenzen umzugehen. Umwelteinflüsse ist das Ganze, also Kindheit, Großwerden und sonst was, also diese Interaktion. Und das ist nicht sein persönliches Ding, dass er so denkt oder so fühlt, sondern das ist in der Interaktion entstanden. Es gibt dann die auslösenden Ereignisse, also was zur Krise geführt hat, und es ist die Frage nach den vorhandenen Ressourcen zur Bewältigung des Problems. Also das sind sowohl materielle, emotionale, soziale und sonstige Sachen. Also dieses Modell, was also das erste Mal wurde Sponsor Bean für die Schizophrenie entwickelt. Und das haben die aber mittlerweile benutzt, das ist in vielen anderen Bereichen auch und nehmen es als ein grundsätzliches Modell. Das ermöglicht einfach auch mehr auf die Lebenswelt zu gucken, als nur auf das Individuum. Und das finde ich ein Verdienst kritischen psychologischen Denkens und auch anderer Autoren, also Kreuter ist nicht primär kritischer Psychologe, aber die einfach viel in Bewegung gesetzt haben, von diesem individuellen Krankheitsbegriff wegzukommen. So, jetzt kommen wir zur Gestalttherapie. Was wisst ihr denn über die Gestalttherapie? Nichts. Nichts! Es hat nichts mit Gestalten zu tun, es geht nicht um Tonformen. Auch wenn die das manchmal machen. Und es ist auch keine Gestaltungstherapie, wie mein Steuerberater macht. Psychoanalyse sagt jedem was, ne? Schon mal was von gehört. Okay. Das haben wir also bei Freud und so weiter und so fort. Fritz und Laura Pörs waren beides Psychoanalytiker, Berliner, jüdischer Abstammung, die 33 dann, als es eindeutig klar war, dass es für Juden hier sehr schwierig wird, sind die emigriert nach Südafrika. Laura Pörs hat weniger geschrieben als Fritz Pörs. Fritz Pörs stand dementsprechend mehr im Rampenlicht. Auch das ist gesellschaftlich vermittelt, mit nicht nur jüdischer, auch sonstiger Art von Kultur, dass die Männer mehr im Fokus stehen. Sie haben, also Laura Pörs hatte auch sehr viel, also sie hat in Gestaltpsychologie promoviert. Gestaltpsychologie ist eine, da geht es um Wahrnehmung, also Ehrenfels mit der Gestalt, mit der Melodie und so weiter und Wertheimer und Levin, das ist die Ricke. Also sie hat da drin promoviert und sich das angeeignet. Beide hatten Babys und haben dann irgendwann mal die Babys beobachtet und die kauten an der Mutterbrust. Und darauf wurde anstelle des Libido-Konzepts in der Psychoanalyse kam das Konzept der dentalen Aggression. So, wir müssen das Wort Aggression mal ein bisschen wegnehmen. Es geht nicht um Zerstörung, sondern es geht aggressiver herangehen. Also Babys, die machen, sind lebenslustige Wesen, die gehen auf etwas zu, tatkräftig. Er hat also das Wichtige für ihn, für Fritz Perls war, einfach zu sagen, der Punkt, um was es sich dreht, ist nicht primär der Libido, sondern dieses Aggredere. Und mit dem Aggredere auf etwas zugehen, ist auch mit verbunden, ich gehe auf etwas zu, ich muss das irgendwie zerkleinern, ich muss das auswerten, etwas für mich nehmen und etwas wegschmeißen. Der war immer so mit biologistischen Beispielen dabei. Der sagt, es ist wie ein Apfelbeißen. Ich beiß rein, ich kau was, ich schmeiß irgendwas weg, etwas kommt hier rein, etwas verdaue ich, davon kommt nochmal was weg, etwas bleibt drin und das erweitert mich. Es geht um Erfahrung. Wenn man es als Metapher nimmt, ist es schön. Wenn man das versucht zu sagen, das ist das Parallelität vom Psychologischen zum Materiellen, dann kommen wir echt in die Schwierigkeiten. Als Metapher ist es nett. So, die beiden haben in Südafrika, hatten keine, also Kassenzulassung gab es damals nicht, sie hatten auch keine Lehranalytikerzulassung mehr, weil in dem ganzen Bereich von beginnenden Nazi-Regime, allen, die nicht mehr in Deutschland waren und so weiter, bestimmte Erlaubnisse entzogen worden. Die arbeiten aber munter in Südafrika, hatten eine gutgehende Praxis und haben dann ihre neue Therapieform weiterentwickelt. So, der Zusammenhang von Gestalttherapie und Psychoanalyse ist jetzt abgesehen von also gestaltpsychologischen Elementen, ist, die orientieren sich an Ferenczi, an Neofreudianern, das heißt, die gucken mehr, was hat das auch mit der Umwelt zu tun. Widerstand ist nicht etwas, was man brechen muss, sondern Widerstand hat auch eine Schutzfunktion. Also sie sind einfach sehr fortschrittlich orientiert. Man kann sagen, dass Psychoanalyse mehr oder Psychodynamik mehr auf Strukturen guckt und die Gestalttherapie mehr auf Prozesse. Sie haben auch noch was Eigenes, was anderes. Unter den Gestalttherapeuten gibt es solche, die sagen, das hat nichts mit Psychoanalyse zu tun, tun wir Kilometer weit weg, und es gibt Leute, die fühlen sich der Psychoanalyse mehr verbunden, zu denen gehört. Also dann haben die ein wichtiges, wichtiger Aspekt da drin ist die Gestaltbildung, das Kontaktzyklusmodell, und das versucht den Prozess, wie nehme ich etwas wahr und wie kommen meine Handlungen daraus, zu beschreiben. Als erstes entsteht ein Impuls, also Impuls. Ich habe jetzt den Impuls, den habe ich ein bisschen, der entsteht jetzt hier nicht als reines Bedürfnis, sondern einfach auch durch die Situation. Ich möchte etwas erklären, ich möchte dieses Modell erklären. Das ist mein Impuls. Der darf jetzt mal einfach da sein, der kriegt keins auf den Deckel, der darf ungehindert rauskommen. Wenn ich das versuche zu erklären, dann, was könnte ich machen? Könnte ich das so erklären oder könnte ich das so erklären? Dann bin ich ja auch in Interaktion mit euch. Nachkriegt der leuchtende Gesichter oder nicht? Also über diese Rückmeldungen korrigiere ich ja meinen Weg, wie ich das mache. Also die Impulsbildung ist das erste und die Kontaktanbahnung ist die zweite Phase. Und wenn es dann so weit ist, dass ihr es alle verstanden habt, wir ganz eng miteinander sind und sagen, jo, haben es verstanden, das ist der Vollkontakt. Und wenn wir es dann wieder allesamt zurücklehnen und das integrieren, verstehen, ich bin froh, dass ihr es geschafft habt, ihr habt es verstanden, dann sind wir in der Integrations- oder Abschlussphase. Also die versuchen mit diesem Modell nachzuvollziehen, wie entsteht psychische Verarbeitung. Es geht immer im Zusammenhang Körper, Geist, Emotion. Es bildet eine Einheit und wie reguliert sich das? Und man wird, also psychische Störung heißt, dass dieser Zyklus irgendwo unterbrochen ist. Man guckt, wo ist er unterbrochen und wie ist er unterbrochen. Ist das so einigermaßen klar geworden? Gut. So, und die haben natürlich dann mittlerweile Fritz Perls, die alte Galionsfigur, die war sehr egobezogen. Mittlerweile ist man weitaus dialogischer. Es gibt ganz viel Revision, Neues und so weiter und so fort. So, zentrale Momente in der Gestalttherapie ist zum einen das dialogische Prinzip. Buber, sagt euch das was? Martin Buber? Also dieses Ich-Es wäre ja über jemanden und Ich-Du-Verhältnis. Sie versuchen also ganz viel Ich-Du-Konstellationen hinzukriegen. Das heißt, A, den Respekt vor dem anderen, sich einfühlen in den anderen, nicht klassifizieren, drüberstehen, Machtverhältnisse, sondern es hat also vom Gedanken her ganz viel mit der Intersubjektivität in der kritischen Psychologie zu tun. Ist auf der anderen Seite hat, wenn man die Texte liest, dann denkt man, mei, oh mei, ist das aber ein schönes Miteinander. Und da sitzen sie und dann kommen sie ineinander rein und dann verstehen sie sich und dann verschmelzen sie. Es wird sehr unmittelbar. Also die Frage ist, wenn ich nur das dialogische Prinzip nehme, man kann es so oder so interpretieren. Es gibt viele Gestalttherapeuten, die daraus ableiten, sehr genau zu gucken, wer hat zum Beispiel die Definitionsmacht in der Therapie. Wer stellt die Diagnose? Können wir klassifikatorische Diagnose nutzen? Ja oder nein? Es gibt einige, die sagen, nein, nein, nein, geht nicht, weil dann mache ich mich mächtiger als der andere. Also ich muss gucken, was benennt der Klient an Themen. Das heißt, die nennen das prozessorientierte Diagnostik. dann kann ich das Problem haben, dass ich traurig bin, dass ich nicht schlafen kann und ich weiß nicht was. Und es wird nicht unter dem Begriff der Depression zum Beispiel gefasst. Es gibt andere wiederum, die sagen, geht nicht, weil ich muss zum Beispiel, wenn jemand psychotisch ist, ich muss wissen, dass es um sich eine Psychose handelt. Ich kann den nicht in seinem Wahn quasi unterstützen und dialogisch mit dem sein, weil er sich ja irgendwann im Bereich der Selbstgefährdung kommt. Für mich bedeutet das, ich muss beide Diagnostiken haben. Also ich benutze in meiner Praxis, dass ich die Leute kommen und dann frage ich sie, was möchten sie oder was ist los. Und dann gucke ich, was haben die an Themen. Und benennen das an Themen, manchmal schreibe ich das auch mit denen auf. Und das formulieren die in ihrer Sprache und lebensweltlich bezogen. Da sind die drin aufgerufen oder was immer sie da haben. Und auf der anderen Seite nutze ich für mich aber auch natürlich eine bestimmte Strukturdiagnostik. Mit dem ICD-10 alleine komme ich nicht weiter. Damit komme ich nur weiter, wenn ich schnell was kommunizieren will. Ich muss viel differenzierter gucken, was ist Struktur. Also die Fähigkeit haben, beides zu haben. Ich muss schon erkennen, ist jemand, also wo sind die Mängel, wo ist was psychotisch oder wo gibt es das Depressive und wo ist das die Formulierung seines Themas. Und ich muss beides miteinander, nebeneinander stehen lassen. Und ich halte das so, dass wenn ein Klient etwas als ein, sagen wir nicht als ein Problem sieht und ich habe den Eindruck, dass das ein Problem ist, dass ich nachfrage. Und wenn wir beide unterschiedliche Auffassungen haben nach dem Gespräch, dann lasse ich das auch so als die unterschiedlichen Auffassungen stehen. Also das ist mein Verständnis vom dialogischen Prinzip oder Intersubjektivität. Dann haben wir in der Gestalttherapie einen phänomenologischen Zugang. Das heißt, es wird geguckt, was ist da und davon gehen wir aus. Es werden nicht vorab Hypothesen gebildet, das und das sei da. Das ermöglicht, ziemlich viele neugierige Fragen zu stellen. Das ermöglicht dem Gegenüber, also meinem Klienten, rauszubekommen, was einfach da ist. Das ist immer die eines der nettesten Antworten. Sie stellen ja eine interessante Frage. Dann denke ich, habe ich meinen Beruf mal wieder gut gemacht. Also der hinterfragt sich dann auch selbst. Es geht ganz viel um Selbstreflexion anstoßen und ich frage und es geht nicht darum, dass ich Hypothesen bilde. Das ist natürlich jetzt, kann ich wirklich keine Hypothese bilden? Natürlich bilde ich dauernd Hypothesen. Ich muss immer nur wieder gucken, wo sind wir? Und insofern ist das Phänomenologische als ein Leitfaden gedacht, muss aber gleichzeitig immer verstanden werden, dass Leute natürlich Hypothesen bilden, auch der Klient bildet Hypothesen. Ist deutlich, was ich meine? Zum Begriff der Struktur, ist es so, wie also die Strukturen in der Psychoanalyse gemeint sind, oder ist es nochmal in der Gestalttherapie gemeint? Nee, es sind einerseits Psychoanalyse und vor allem Psychodynamik. Also die Psychodynamik. Genau, und ich nutze jetzt an Strukturen, es gibt ja verschiedene Modelle, um psychische Struktur abzubilden. Also im Systemischen haben wir ja auch, oder das innere Kind, dass wir das als verschiedene Personen, auch eine innere Bühne mit verschiedenen Personen nehmen können. Ich kann aber auch verschiedene Instanzen nehmen. Natürlich kann ich über ich und es nehmen. Ich kann ein Integrationsniveau nehmen, was in der Psychodynamik ist. Ich kann auch fragen, was der an eigenen Begriffen hat, Teilpersönlichkeiten, da bin ich bei Jung. Also all das gibt es und das alles darf ich auch nutzen. Achso, das ist jetzt nicht in der Gestalttherapie noch eine bestimmte Ansicht. In der Gestalttherapie sind Sie nur beim Prozess, Sie sind nur bei diesem Kontaktmodell. Okay, also die Strukturen, die Sie beschreiben, sind also die genau, die sind einfach, also ich erlaube mir, integrativ tätig zu sein und alles zu nutzen, was da ist. Ja. Also sofern nur zu ja, nee, ist schon klar. Also ich habe da sehr breiten Blickwinkel. Okay. Man geht in der Gegenwart, fängt da an, um dann auch zu gucken, was meinetwegen, was hat das mit der Vergangenheit zu tun? Was passiert jetzt? Was nehmen Sie jetzt wahr? Wie geht es Ihnen damit? Was löst das in Ihnen aus? Was fühlen Sie? Das sind so Fragen und darüber kann dann irgendwann kommen die Klienten relativ fix an die heißen Punkte, wo die merken, dass sie aus dem Kontakt gehen oder wo sie stolpern und dann fragt man weiter nach. Also es ist wie so ein Brennpunkt, in die Mitte zu kommen und dann zu gucken, was hindert da, das Hindernis aufzuspüren und das Hindernis wieder in Bewegung zu bekommen. Achtsamkeit, denke ich, das ist mittlerweile in vielen anderen Therapieformen auch ein Begriff. Das Ganze führt zu einer Forderung intrapsychischer Kommunikation, also verschiedener Instanzen oder verschiedener Anteile. Und die Gestalttherapie nutzt kreative Techniken und Körperarbeit. Also ich habe den Eindruck, ich fange an zu langweilen, beziehungsweise die Müdigkeit kommt durch. Ich muss ein bisschen mit dem Thema verändern. Ich hätte gerne Achtsamkeit. Was sind die Gestalttherapie dahinter? Also es ist ja ganz unterschiedlich auch. Ja, es erwärmt. Also buddhistische Hintergründe. Also Achtsamkeit, was passiert jetzt bei mir? Also wahrnehmen und erleben. Ich nehme etwas wahr, also ich sehe etwas und das, was ich sehe, löst auch was in mir aus. Also ich habe jetzt gerade gesehen, dass manche Leute einfach, klar, ich rede dauernd und das ist einseitig, also da geht ein bisschen was runter und ich merke, dass es bei mir auslöst, huch, das geht nicht, also ich muss jetzt irgendwas dafür tun, ich werde ein bisschen hektisch, um die Energie wieder anders zu mobilisieren. Und das ist wahrnehmen und erleben. Wenn ich nicht dieses Beides so wahrnehmen würde, also diese Verbindung, dann könnte es sein, dass ich irgendwas jetzt hier mache. Wenn ich das hier wahrnehme, kann ich also achtsamer auch handeln. Darum geht es. Und das ist, was Leute oftmals gar nicht mehr mitbekommen, was läuft da alles eigentlich in mir ab? An Geschichten oder an wie verarbeite ich Ereignisse? So, das sind die typischen Fragen von Gestalttherapeuten. Ja? Zum letzten Punkt, zum Stuhl als Platzhalter, muss ich mir das vorstellen wie eine Kommunikation, ein Dialog zwischen Hindernis und aktiv Handelndem oder nicht Hindernis, sondern eine andere Seite. Nee, ich sehe, wenn man zwei Stühlchen raufstellt. Also das ist nicht nur ein mentales Spiel, was ich durchziehe. Nee, das ist ein richtig reales Spiel. Das ist ein sehr reales Spiel. Sehr reales Spiel. Also, ich möchte meinen Vortrag so halten, wie ich das geplant habe. Ich möchte ganz prozessorientiert sofort was machen. Dann gehe ich auf den Stuhl und erzähle alles, was ich war, und mich dann. Und dann wechsle ich irgendwann und gehe auf die andere Seite. Ist es interessanter? Masterarbeit schreiben oder Bachelor? Ja? Ich will die schreiben, natürlich will ich die schreiben. So. Wenn wir jetzt den Teil haben, der sagt, ich will das schreiben, hier stehe ich. Und der andere steht da und sagt, das kannst du nicht machen. Und das in einer Person. Es gibt auch eine gute Dynamik, oder? Und das versuchen die dadurch, dass die das auf die Stühle mal wirklich hin und her gehen, dass man wandelt, also diesen intrapsychischen Kommunikation in Gang zu setzen. Das gibt es unendliche Variationen. Es kann was Intrapsychisches sein, es kann sein, dass ich und ich weiß nicht, eine Person eine Schwierigkeit haben, dann kann ich die andere Person, dann kann ich einfach nur, was würde ich sagen, was würde ich der sagen, also ich kann quasi was vorwegnehmen, also ich kann Szenarien durchspielen, ich kann das auch als neutraler Beobachter, das ist nicht direkt aus der Gestalttherapie. Klienten haben erzählt und erzählt und erzählt, ich weiß echt nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß auch gar nicht, auf was ich davon eingehen soll. Und dann frage ich immer freundlicherweise, ich darf Sie mal bitten aufzustehen, gehen Sie mal neutral an den Beobachter. Gehen Sie mal Distanz, ausatmen, entfernen, Sie bleiben im Herz. So, was sehen Sie denn? Also der Blick auf sich selbst aus der Distanz. Da bin ich immer ganz erstaunt, was die Leute mir erzählen. Du bringst dann natürlich mit einem Satz auf den Punkt, um was es geht. Dann sagt sie, meinetwegen, da ist jemand ganz aufgeregt, der braucht Beruhigung. Ich hätte mal als Therapeutin gedacht, ich muss jetzt anspringen. Ich muss jetzt hier für eine Lösung finden oder da für eine Lösung finden. Also sollte auch in eine Neutralität gehen. Oder wenn bei Psychotikern, wenn die starke Gefühle haben, oder was sehr Rationales, was sehr Emotionales, und das ist sehr bedrängend, mit denen wird dann so gearbeitet, dass die in der Distanz sind und sagen, wie ist denn so das, wie müssen die beiden denn sein, damit es für sie eine ruhige Position ergibt? Also da arbeitet man nicht mit der Identifikation, sondern dass die ausreichend interessant sein können. Weil die Schwierigkeit bei einer großen Psychose, Schizophrenie, ist ja die Überflutung, ne? Ach so. Okay, und damit die doch nicht so überflutet werden, sondern sich zu ihrer Überflutung verhalten können. Also darum geht es. Also da gibt es Unmengen von Variationen. Es geht um sehr immer was Praktisches, was Erlebbares, dass es nicht nur Denken und Reden ist. Ich lasse die Leute auch malen, zeichnen, sich bewegen, Körperhaltung. Jede kleine Körperhaltung ist ein willkommener Anlass zu gucken. Was sagt denn der kleine Finger? Da reden die ganz ruhig, der Finger macht das hier, ne? Was sagt denn das Finger? Was ist denn erlauben? Und dann trauen sich, da kommt einfach ein anderer Anteil raus. Wir sind als Menschen nicht nur eins, sondern wir haben ja mehrere Anteile in uns. Und die Schwierigkeit ist ja manchmal darin, dass diese Anteile nicht in die gleiche Richtung gehen, sondern sich irgendwie verhakelt haben, aber das nicht ganz deutlich ist und die nicht alle laut sagen, holla, hier aufpassen, da gefällt uns was nicht. Okay. Ich mache mal das. Das ist einfach nur, was die Gestalttherapie auszeichnet. Ich überspringe mal ein bisschen das. Ich gehe mal ein Stück zur Kritik oder was ich. Nee, ich gehe mal zu, was ich anders mache. So. Ja? Was ich jetzt so verstanden habe, ist ja sozusagen das Konfliktmodell so aufgegriffen und auch in diesen Techniken versucht, sichtbar zu machen. Aber gibt es auch sowas wie einen Begriff des Unbewussten oder sowas? Weil bisher ist es so eine Ebene, wo Sie immer sagen, wie Sie bestimmte Sachen, also Deutungen produzieren, in der Interaktion, wo Sie jetzt gesagt haben, was der kleine Finger macht und sowas. Aber gibt es auch so einen Gedanken, dass der Zugriff darauf nicht unmittelbar möglich ist? Doch, es gibt immer sowas wie einen Widerstand. Also es gibt auch das Unbewusste, dann aber natürlich psychoanalytisch letztlich bedeutet. Also die haben kein eigenes anderes Unbewusstes als die Psychoanalytik. Es gibt immer, dass man entweder drankommt und dass das zu respektieren ist. Also ich war jetzt so Widerstand, sondern das Reiz und nicht Thema des Reizes. Nein, also das ist was ganz wichtig ist, die arbeiten an der Grenze. Also wenn ich merke, da geht der Klient, da bewegt sich das, da geht er mit und da macht er Stopp. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da bleibe ich erstmal stehen und gucke, wie geht es. Ich analysiere nicht den Widerstand, sondern ich bewege mich mit ihm an der Grenze des Widerstandes. Wo geht er mit und wo geht er nicht? Zum Beispiel, ich stelle eine Frage und sage, es war gestern eine Klientin, die wollte sich angucken, sie ist mit jemandem zusammengezogen und das mit der Sexualität klappt jetzt nicht mehr so. Und sie sagt, das hat was mit Angst vor mir zu tun. Das war ihre Hypothese. Und die fing dann an und war dermaßen angespannt, das war wirklich sehr hart mit auch anzusehen. Und da habe ich sie auch gefragt, was sagt denn ihr Körper, wie geht es ihr damit? Also ich bin nicht jetzt mit ihr mitgeritten und habe sofort analysiert, sondern ich habe den Körper gesehen, der sagt, mmm. Und dann hat sie das auch formulieren können und dann waren wir erst mal ein paar Minuten nur dabei, dass sie sehr mutig ist, dass sie das zum Thema macht. Also, und dann ging das immer Schrittchen weiter, bis sie nachher verstand, sie hat sich auf ein neues Thema eingelassen und es geht nicht um ihre Angst vor Nähe, sondern sie verarbeitet im Moment viel mehr Nähe und da passt jetzt nicht auch noch Sexualität dazu. Das wäre ich überfordert. Das heißt, was nachher passiert ist, sie hat sich anders verstanden. Also dieser Widerstand ist ganz enorm wichtig. Und dann kann ich auch ich gucke sehr viel auf Körper. Da kann einfach in der Art und Weise, wie Leute im Augenblick anfangen, Luft anzuhalten, wie sich was verfärbt, wie das mit den Augen ist, wie das mit dem Atem ist, was für eine kleine Bewegung, ob das der Fußspiel, ja. Wenn man mit Klienten arbeitet, ne? Was die alles so mit den Füßen machen. Und wie die Füße einem erzählen, wo die gerade sind. Und ob die mitgeht oder ob die hier sind. Ob die Füße verkrampft sind oder ob die offen sind. Also das ist sehr viel, was der Körper spricht, also was ich mitnutze. Und immer wenn ich dann merke, dass irgend sowas kommt, dann heiße ich, anhalten, da sind wir irgendein Anteil zu weit gegangen. Also es muss nicht immer verbal ausgedrückt sein. So, und jetzt, nachdem ich also von so viel von kritischer Psychologie dann diesen großen Schwung zur Gestalttherapie mache, jetzt mal versucht wieder das zusammenzubringen. Was mache ich denn anders als Gestalttherapeuten? Ist es deutlich geworden, dass Gestalttherapeuten sehr lebenslustige, erfahrungsorientierte, sehr vitale. Okay? Ich hoffe, es ist so. Gestalttherapeuten, also wie machen das die Gestalttherapeuten, die nicht mit Diagnosen arbeiten wollen? Das ist völlig verstanden, dass es auch eine Gruppe gibt. Mhm. Wie arbeiten die damit? Also für sich, dass sie. Wie arbeiten die, die keine Diagnosen besitzen? Also. Ich kann mir das also gerade schlecht vorstellen, dass wenn man also mit privaten Kassen. Nee, nee, also Gestalttherapie, nein, halt, Gestalttherapie ist nicht kassenzugelassener BAD. Okay. Das heißt, in dieses Kassenwesen kommen die gar nicht rein. Das war eine Zeit lang mal. Ich dachte, okay, das heißt auch nicht private Kassen. Nee, so. Das ist der Bereich, meiner Ansicht nach, die schwerpunktmäßig im Beratungsfeld tätig sind, die also gar nicht so sehr primär auf psychologische, also auf psychotherapeutische Probleme sind. Gestalttherapie kann ich natürlich auch als Beratung, Organisationsberatung und, und. Wenn ich mit einem Paar arbeite, wofür soll ich dem Paar denn irgendwelche psychischen Begriffe machen? Da reicht es also zu sagen, das und das ist Thema, das hat irgendeine Struktur und wie gehen wir damit um? Insofern, diese lebensweltliche Formulierung, also ich glaube zwar, wenn die ausreichend mit psychisch Kranken arbeiten, werden die auch das andere mit reinnehmen. Also es ist immer so ein Stück Widerspruch, wo bin ich, wenn ich in der Sozialarbeit tätig bin, dann muss ich das Problem ja auch lebensweltlich fassen. Dann kann ich sagen, okay, das ist eine Störung, aber das ist das lebensweltliche Teil. Also insofern denke ich, kann man auch ohne, aber wenn ich eine psychische Störung, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, muss ich auch was von, von Psychotherapie wissen, also muss ich also letztlich auch diese diagnostischen Begriffe gehört haben und wissen, was ich darunter also drunter sein kann. Aber ohne darauf festzubleiben. Ich habe als ich als Einzelfallhelferin gearbeitet, eine Klientin, die wurde mir so am Telefon, das war noch zu den Zeiten, wo das noch Teilstück über Telefon ging, die ist eine echt harte Nuss, psychotisch. Also die echt harte Nuss war ein Herzchen, ein bisschen robuster. Das Psychotische bekam ich nicht so sehr mit. Sie war hochgradig depressiv. Also, welche Diagnose stimmt, ja? Also, die hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, war sie anscheinend psychotisch gewesen, was sie immer im Nachhinein vollkommen verleugnete. Weiß ich nicht oder nicht, und ich habe einmal was ermerkt, sie könnte in die Psychose gehen. Aber die kann ja zum anderen Zeitpunkt ganz woanders sein. Also, ich kann mich doch nicht auf der Diagnose festhalten. Oder eine Klientin, die kam sehr selbstbewusst, die hat mir dann gesagt, sie nimmt Medikamente auch wegen. Vielleicht hatte gar nicht mal chronische Psychose, also die hatte was in dem Sinne chronische Psychose, Schizophrenie an sich. Sie war aber vollkommen dagegen, diesen Begriff zu benutzen. Und sie war dann so freundlich, mir zu sagen, auf welche Medikamente sie nimmt. Und die wäre stickig geworden, wenn ich mit diesem Begriff mit ihr arbeitet. Und das war also da, und das ist einfach, das gehört dazu, wenn ich mit den Leuten Kontakt haben will, wenn ich mit einem Klientel arbeiten will, was selbst zahlt. Dann muss ich auch auf diese Sachen mit eingehen. Muss natürlich auf der anderen Seite wissen, was das bedeutet. Also ist das ein Widerspruch? Ist das ein Umgang mit Praxisrealität? So, wenn ich jetzt gucke, was mache ich als kritisch-psychologische Gestalttherapeutin denn nun anders? Da ist das eine, dass die kritische Psychologie ein Baustein ist, aber nicht das alleinige. Das heißt, ich muss, wenn ich intrapsychische Struktur angucke, ganz viel in der Therapieform gucken. Und wenn ich dann Richtung Lebenswelt gehe, muss ich auch immer kritische Psychologie haben. Also ich muss den Menschen im Kontext sehen. Ich darf nicht nur den Menschen irgendwie als intrapsychisch Konflikt sehen. So, das erste ist heißt es, diese verschiedenen Punkte gibt es, dass ich den institutionellen Kontext, in dem gearbeitet wird, mir angucken muss. Die Klienten-Therapeuten-Beziehung mir anschauen muss, die Selbstreflexion des Therapeuten, ich kann mich nicht einfach nur so nehmen, und verstehen, dass der Klient in gesellschaftlich vermittelten Zusammenhängen. Jetzt gehe ich mal durch die einzelnen Punkte ein bisschen genauer durch. Kontext ist institutionellen Kontext der Therapie. Ich persönlich bin also als Gestalttherapeutin insofern frei, als dass ich keine Kassenzulassung habe. Das heißt, ich muss da gucken, wie ich meine Existenz absichere. Das ist bei der kritischen Psychologie irgendwie in den 70ern, 80ern ganz viel benannt worden. Die Therapeuten halten ihre, also ich mache das jetzt etwas überspitzt, ja, aber es gibt das Risiko, dass Therapeuten ihre Klienten behalten, weil dann haben sie ja kein Geld mehr. Stimmt. Die andere Frage ist, wenn ich freiberuflich tätig bin, muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich mein Leben so finanziere oder auf die Reihe kriege, dass ich das machen kann. Mir ist am Anfang meiner Laufbahn sehr schnell klar geworden, wenn ich versuche, einen Klienten zu halten, dass genau das Umgekehrte stattfindet. Bin ich in den 0, nichts los. Das war in einer meiner ersten Supervisionsstunden, da war es ein kritischer Moment und flatsch, war er weg. Also das Ding funktioniert nicht mit dem Festhalten. Es ist dann immer viel einfacher zu sagen, könnte es sein, dass sie Therapie beenden möchten oder ich habe den Eindruck oder sonst was. Also wenn, aber sobald das thematisiert ist, dann können die immer noch sagen, das und das möchte ich noch oder das möchte ich nicht. Und auch nicht über diese Momente hinweggehen, wenn man so ein Unbehagen hat, der will vielleicht anscheinend gehen oder steht was im Weg, also das benennen. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, also wie finanziere ich mich, was für Marktanalysen kann ich, mittlerweile kann man das Internet nutzen, das konnte man vor 15 Jahren noch nicht. Ich habe verschiedene Berufe, also ich mache mir richtig Gedanken, wie ich meine Existenz absichere. Dass wenn ein Klient geht oder zwei geht, ich nicht da stehe und plötzlich nichts mehr zu beißen habe. Also das heißt, das gehört, ist eine Notwendigkeit. Das wird aber in der Therapie, in der Therapeutenausbildung nicht benannt. Ich habe nochmal im Curriculum nachgeguckt, ich habe in meiner Therapieausbildung gemacht. Wie leben wir, ist nie Thema. Aber ist auch in den anderen Therapieschulen nicht Thema. Guckt man in den supervisorischen Ausbildungen nach. Ha, Supervisoren beschäftigen sich mit Beruf, wollen auch leben, verdienen ganz gut. Und da ist das eins der ersten Themen. Wie komme ich an meine Klienten? Wie sichere ich mir meine Marktsachen und sowas? Es hat was mit dem Beruf zu tun. Also es gibt Berufe, die machen sich mehr im Kopf drum, um die Existenz absichern und andere weniger. Freiheitsgrade heißt auch, ich kann integrativ arbeiten. Also anders als meine psychoanalytischen oder tiefenpsychologischen Kollegen, die sind dann an bestimmte Gutachterverfahren und sonst was gebunden. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass ich meine Supervision bekomme. Also ich kann theoretisch ziemlich viel missbauen. Weil es gibt nicht irgendjemand, der mich von außen kontrolliert. Also das heißt, ich brauche eine gute persönliche Kontrolle. Bei den Psychoanalytikern, die können theoretisch auch missbauen, weil diese Gutachtergeschichte, ist das klar, wie das da geht? Also die machen einen Antrag und ein Gutachter liest, ob der Fall stimmig ist. Und wenn der Fall stimmig ist, dann sagt er, der Krankenkasse ist okay und dann darf der Patient zu denen kommen. Das heißt, da wird der Patient nie gesehen. Kennt ihr das, dieses Verfahren? Also da wird der Patient nie gesehen. Das ist eine institutionelle Vermittlung von psychologischen Psychotherapeuten. Die müssen Gutachten schreiben, der Mensch wird nie gesehen. Das Ding muss nur in sich, in der Theorie stimmig sein. So, und das bedeutet natürlich, dass ich auch mit einem besonderen Klientel arbeite, die das selbst finanzieren können. Ich habe aber auch Leute, die würde ich jetzt nicht unter besonders reich packen. Mein Klientel zeichnet sich dadurch aus, dass es entweder von mir gehört hat, also von der Art und Weise, wie ich arbeite, dass es Gestalttherapie gut findet und dass es für so eine reflexive Arbeit offen ist. Das heißt, die sind ziemlich motiviert. Ich habe also nicht das Thema, dass ich die schwierigen, naja, ich bin jetzt hier in Therapie und ich habe einen Klienten, der ist wirklich sehr schwierig, da ist das, kommt es fast ein wenig mehr daran. Aber ansonsten sind die hoch motiviert. Guckt man bei den kassenzugelassenen Psychotherapeuten, ich merke schon, die beißen sich oftmals mehr die Zähnchen aus. Guckt man in Beratungsstellen, in der Sozialarbeit, ist noch mal was anderes. Geht man Sozialarbeit, Zwangskontexte, da besteht die große Kunst darin, wie vermittle ich den Leuten, dass sie eine verordnete Hilfe annehmen und sie nutzen können. Also das ist, deswegen ist immer ganz wichtig, den institutionellen Kontext sich anzuschauen und zu fragen, also welche Bedingungen gehen damit einher. Eine Frage? Ja. Wie schafft man, oder wie schaffst du diese Existenzabsicherung? Es gibt was Praktisches, dass ich drei Berufe habe, dass ich nicht einen Beruf habe. Praktisch bedeutet auch, ich muss mich immer wieder mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Und ich habe zwischendurch tierische Ängste. Ich muss irgendwie fit sein. Auch zu gucken, wo gibt es was. Das heißt auch, dass ich kann nicht den Leuten sagen, dann rufen sie nächstes Mal 5 Tage später an. Also das heißt, ich habe zwischendrin Stoßzeiten. Mit sowas muss ich klarkommen. Ich habe mich auch, als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wie man das macht, weil das gab es bei uns in der Ausbildung nicht. Und dann habe ich andere gefragt und dann stand ich immer so ein bisschen Buch und Haar und habe ein bisschen angefangen. Dann habe ich das mit der Einzelfallhilfe gemacht, weil sonst hätte ich nicht genügend zu leben gehabt. Als Supervisorin haben sie es mir dann ein bisschen besser erklärt. Und dann ging es dann etwas deutlicher. Und seitdem bin ich ziemlich straight und sage, was Marktanalyse machen, was gibt es da? Jetzt bin ich aber ein paar Jahre schon mehr im Beruf mit dem Gesetter da. Marktanalyse heißt? Dass ich gucke, mit was für einem Klientel möchte ich arbeiten, mhm. Wo finde ich das Klientel, wo finde ich die Leute, die mich mit dem Klientel in Verbindung bringen. Was sind meine Stärken, also das ist also eine persönliche, also eine Profilanalyse und eine Marktanalyse. Also was ist vorfindlich? Also sehr wirtschaftlich orientiert. Also das heißt, dann geht man als Therapie, also als Therapeut, nicht nur etwas, dass ich menschlich nett bin und die Seele auffasse, sondern ich bin auch Geschäftsfrau. Ich muss mich verkaufen. Oder muss ich nicht verkaufen, also verkaufen hat immer sowas zu tun, also irgendwo unter Wert. Aber ich muss mich präsentieren, ich muss mich positionieren. Und ich muss damit umgehen. So. Therapeuten-Klienten-Beziehung. Wenn man in den gängigen Psychotherapien guckt, dann haben wir meistens nur das. Es ist eine vertrauensvolle Beziehung. Das nenne ich die Beziehung des Arbeitsinstrumentes. Es soll ja Vertrauen hergestellt werden, damit der Klient sich auch öffnen kann und so weiter und so fort. Das ist aber aus meiner Sicht nur eine Dimension. Wir haben die andere, die des Dienstleistungsverhältnisses. Therapie ist was sehr Intimes und das ist nicht nur Gestalttherapie. Wir haben ein Dienstleistungsverhältnis, das heißt, es kommt so jemand zu mir in Therapie, der bildlich gesprochen als Metapher irgendwo humpelt, irgendwas funktioniert nicht so gut und ich stehe innerhalb der Therapie ziemlich gut da, weil ich humpel dann zu Hause. Das heißt, wir haben jemand, der Hilfe sucht, der einen Teil sich nicht wirklich gut zentriert fühlt und dauernd auf jemanden guckt, der anscheinend voll kompetent ist, sagen, was er tun kann, wunderbar auf alle drei eine Antwort hat, kluge Fragen stellt und sonst was. Also da haben wir dieses Risiko des Machtgefälles. Der Therapeut bietet aber eine Dienstleistung an. Und wenn er das als Dienstleistung klar ausweist und sagt, das ist eine Dienstleistung, die ich anbiete, dann heißt das, dass der humpelnde Klient, der hilfesuchende Klient auf der anderen Seite sich auch sagt, hey, ich bin aber ganz okay, ich bin ja noch als Ganzes da, weil auf der Ebene des Dienstleistungsverhältnisses kann ich durchaus sagen, was ich will. Ist das klar, was ich meine? Also wenn ich die Dienstleistung klar habe, habe ich auch wieder zwei Subjekte auf einer Augenhöhe. Während in der Therapie das durchaus zwischendrin mal so gehen kann. Natürlich gibt es auch mit einer Therapie diese Momente, aber es gibt auch diese Momente. Dienstleistung heißt auch, dass ich klar mache, was ist der Kontrakt, was sind die Bedingungen. Weil es zwischendrin einfach so persönlich ist, dann darf ich das denn sagen, darf ich denn so klar sein und müsste ich noch und sonst was. Man wird so verschwommen. Und deswegen muss man es immer wieder klar haben, auch dass der Klient sagen kann, was er will und was er nicht will. Auch den Respekt vor den Wünschen des Klienten ist auch die Nachfragen. Also jeder Maler fragt nach, wo wollen sie denn die Wand gestrichen haben? Und Psychologen können dann denken, ich weiß doch, wie es lang geht und was der eigentlich bräuchte. Also damit nicht zu so einem Machtmissbrauch kommt. Und das beinhaltet auch, wer ist für was Experte. Und ich bin Experte einfach über psychologisches Wissen, Therapiewissen und sonst was. Aber der Klient ist Experte dafür, dass was für ihn und seine Lebenswelt das Richtige ist. Es gibt so einen Standardspruch, dass die Therapeuten sagen, man soll nicht mehrere Therapieformen auf einmal machen. Ich habe Klienten, also ich sage immer nur, es sollen keine andere Gestalttherapien, nach Möglichkeit keine andere gleiche Psychotherapie machen. Aber dann gehen die zum Osteopathen, dann gehen sie, ich weiß nicht was, die machen mehrere Sachen. Und augenscheinlich bekommt denen das. Also kann ich nicht hingehen und sagen, darfst du nicht tun, wenn du bei mir bist. Kann ich sagen, wenn ich das will. Aber ich kann, das merke ich, da ist so ein Punkt, wenn das den gut bekommt und sie davon profitieren, sehe ich kein Recht zu sagen, du darfst das nicht tun. Also auch von diesem Expertenstatus. Für was bin ich Experte und für was sind die anderen Experten? Und wenn sie einen anderen Weg gehen wollen, als ich gehen, mir vorstellen, dann sollen sie das tun. Das mit den zwei gesellschaftlichen Subjekten habe ich mehrfach gesagt. Interaktionsbeziehung, das ist einfach wie geht Kommunikation. Die Selbstreflexion des Therapeuten, da geht es ganz viel um die eigenen Werte halten und die Ideologien, also zu bestimmen, von wo komme ich, was ist meine Geschichte, was bringe ich mit, ich komme aus einem bürgerlichen Haushalt, merkt man mir an, merke ich mir in vielen Ecken und Enden an. Aber meine Klienten kommen nicht unbedingt daher. Das heißt, die haben ganz andere Wertehaltungen, die haben mal einen ganz anderen Weg, auf den sie gehen wollten. Ich hatte eine Klientin, da war ich noch relativ frisch in der Branche. die kam, die lebte in einer Wagenburg, die war relativ tummelig, ein Stück depressiv. Sie nannte sich auch, sie möchte gerne aus den Hufen kommen und war sehr politisch anarchistisch engagiert. Also das waren zwei sehr unterschiedliche Welten, die aufeinander prallten. Und auch da war es mir wichtig, einfach sie zu fragen, also wie ist das für sie? Ich habe mich anfangs so gedacht, oh nein, bitte nicht, das kriege ich doch nie hin. Die wird doch in jedem Augenblick merken, dass ich von ganz woanders komme. Wir waren anders gekleidet, wir sahen so viel anders aus, also ich kam mir vollkommen deplatziert vor. Und das, also so mit so etwas umzugehen, einfach, also dann auch Afrodeutsche, lesbisch, also ich arbeite auch viel mit lesbischen Paaren, also das sind auch nochmal andere Kulturen und andere Wertehaltungen. Bei Afrodeutschen, da geht es ganz wichtig um die Frage von Sensibilitäten für Sprache zu haben, zum Beispiel. Wenn ich da sage, einen schwarzen Peter, dann ja. Tschüss, auf Wiedersehen, da war ich das letzte Mal gesehen. Und das sind dann immer so Sachen, darf dann auch, ich glaube, was die Leute bei mir schätzen, dass ich versuche einfach, mich da zu reflektieren. Nicht, dass ich es überall gemacht habe, aber dass ich es wenigstens versuche. Und das ist einfach eine wichtige Sache, die für mich aus der kritischen Psychologie herkommt. Und nicht einfach zu kommen, sagen, ich habe eine Therapieform und ich weiß, wie es lang geht. Der Mensch lebt in gesellschaftlich vermittelten Verhältnissen. Was mir in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, dass Biografie, also wie wir jetzt sind, hat ja auch ein Stück mit unserer Biografie zu tun. Also Psychoanalyse macht ja ganz viel draus und sagt, das hat ja alles mit den Kindern zu tun. Da sind aber Sachen drin, die von damals sind. Ich habe in einem Restaurant eine Frau, die war so um die 40 oder 50 und die sagte, die wirkt immer sehr so angespannt. Mein Vater hat ja mal gesagt, man muss alles alleine machen. Und erst wenn man alles zusammen alleine gemacht hat, dann ist es gut. Wisst ihr, von wo aus welcher Satz kommt? Wer sowas sagen könnte? Bei wem macht sowas Sinn? Zu welcher Zeit und welche Berufsgruppe? Ich denke irgendwo 50er Jahre Handwerk oder 60er Jahre. Das ist eine Welt, wo jemand wirklich was alleine machen konnte von Anfang bis Ende. Wenn die Frau das 2010 immer noch denkt, hat sie ein Problem. Ist das deutlich geworden? Also es gibt einfach Sachen, die mit einem gesellschaftlichen, historischen Kontext von damals oder die ganzen Nachkriegsgenerationen. Ich weiß, dass jetzt ich als Selbstständige bin immer wunderbar empfänglich für sämtliche Ängste, die gerade rumkursieren in Bezug auf Wirtschaft. Ja? Und dann stand ich wieder da und mit der letzten, ich weiß nicht, vor 2,5 Jahren und dachte, oh, und dann geht's nicht. Also unter dem Brückenschlaf und so weit war ich noch nicht, aber dann habe ich nichts mehr und dann geht's mir ganz schlecht. Und irgendwann dachte ich, hey, holla, das hört sich doch an wie Nachkriegsgeneration. Das sind doch meine Eltern. Und dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich Sachen gedacht habe, das sind deren Bilder. Heute nichts mehr haben, sieht ganz anders aus. Das ist nicht das, das meine ich. Und erstmal gibt es ein Netz und dann, also, und so weiter. Also dieses Feststellen, dass, also es geht um Leid und Lebenssätze. Also die uns, Leid und Lebenssätze, kognitive Therapie, sagt das was euch? Ich bin alt eingesammelt. Wir haben Vorstellungen, also innere Leitsätze, nach denen wir unser Leben ausrichten. Man muss etwas tun oder nicht tun. Das gehört sich, man macht es so oder das gehört sich nicht. Vorstellung, wie eine Partnerschaft zu gestalten ist. Ja? Sowas sind alles, das sind so Leit- und Lebenssätze. Und wo haben wir sie her? Die sind irgendwie aus den Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit und Jetztzeit und so weiter gemacht haben, sind die quasi entstanden und sind geronnen. So zusammen geworden. Haben wir also meinetwegen ganz viel verlassen erlebt, dann ist ein ganz wichtiger Leit- und Lebenssatz, entweder verlassen zu vermeiden oder, na ganz egal, mit wem ich zusammen bin, der verlässt mich sowieso. Das heißt, der neue Partner hat ganz wenig Chance, weil er steht ja unter dem Satz, er wird mich sowieso verlassen. Und zu verstehen, dass diese Sachen, was, also nicht nur persönliche Biografie, sondern dass die auch was mit Gesellschaft zu tun haben. Ich habe viele Klienten, die erstmal die persönlichen Anteile durcharbeiten, um dann festzustellen, dass das, was mit Gesellschaft zu tun hatte. Eine junge Frau, die in der DDR groß geworden ist, in Magdeburg, und sich immer sehr darüber beschwert hat, die ist in den 60ern, mit 60ern dort geboren, immer beschwert haben, dass ihre Eltern sich nur, irgendwie waren nur am Arbeiten. Die ist dann mal, also nachdem sie all die persönlichen Anhörungen und so weiter durchkommen, und ein Stück, also es war immer noch etwas offen, sie konnte es nicht benennen, aber es war nicht mehr die persönliche Auseinandersetzung. Und dann war sie hingefahren und kam mit Fotos wieder. Und dann habe ich ihr auch gesagt, ja, zu der Zeit war ja Magdeburg oder hinter Magdeburg, das war der letzte Winkel in der DDR. Und dann ist ihr aufgefallen, unter was Verhältnissen haben ihre Eltern gelebt und was hat das für die bedeutet. Und dann verstand sie, warum die auch so eine Orientierung hatten, also warum die so hinter dem Materiellen her waren, warum die so viel gemacht haben. Die haben versucht, ein Stück Hof zu behalten in der Zeit, wo eigentlich man sozialistisch arbeiten sollte, aber nicht mehr den Hof behalten sollte. Also die waren einer Doppelbelastung ausgesetzt. Also dass ein biografisches Verständnis, auch so etwas Erlösendes, darüber funktioniert, dass die dann auch sehen, in was für einem Kontext haben die Leute damals gelebt. Okay. So, gibt es jetzt noch eine? In Bezug auf das habe ich aber vorhin schon gesagt, in der Gegenwart haben wir Vermittlungsdimensionen und dass ich die Wahrnehmungsverzerrung, das habe ich ganz am Anfang ganz viel gesagt, ne? Das gilt die auf, also was ist da, nicht nur, dass es eine Bedingung ist, sondern auch, welche ist das und wie bedeutet das, also dass diese Wahrnehmungsverzerrung rauskommt. Welche akzeptiere ich, welche Handlungsspielräume? So, jetzt erstmal Fragen. Jetzt habe ich so viel erzählt und ihr so wenig gefragt. Gibt es Fragen? Es kommt ja. Nee? Hast du so die Nachteile der Gestaltung noch nicht gewusst? Die Nachteile? Also, wo sind die Grenzen? Wenn man die klassische Gestalttherapie macht, ist die Grenze, dass man nur mit neurotischen Klientel arbeiten sollte. Wenn man die Stilmodifikationen hat, dass man guckt, also welche Strukturhöhe die hat, dann ist sie eigentlich unbegrenzt. Gestalttherapie ist etwas, was sehr anpassungsfähig ist. Ich denke, man muss immer was anderes mit reinnehmen. Dann sehe ich nicht, dass die Methode per se eine Grenze hat. Also, aber sie muss angefüttert werden. Also ich muss immer ein spezifisches Wissen über das Klientel, mit dem ich arbeite, mit reinnehmen. Sie bietet einen bestimmten Kern, einen bestimmten Zugangsweg. Wie gesagt, bei neurotischen, also einem ziemlich standfesten neurotischen Klientel reicht er aus. Aber sobald ich davon abweiche, muss ich was dazu nehmen. Wie ist das dann so, dass, also zum Beispiel, so, ich stelle mir jetzt auch so vor, dass es viele gibt, die aus anderen Bereichen kommen, klassisch jetzt VT oder psychoanalytisch, psychologisch und dann Gestalttherapie zusätzlich machen. Ne? Ja, heute, also das ist, wie gesagt, dadurch, dass die VTler sind mittlerweile echt integrativ. Ich bin immer ganz erstaunt, was die mittlerweile alles machen. Die psychologischen Psychotherapeuten, die kassenzugelassen sind, sind ja angehalten, nur bei ihrem Verfahren zu bleiben. Die dürfen ja nicht rechts und links ein anderes Verfahren machen. Wir hatten vor dem Psychotherapeutengesetz 99, dass jeder Psychotherapeut, das haben die gesagt, locker drei Verfahren kann. Das haben sie mittlerweile reduziert. Ich weiß nicht, psychologische Psychotherapeuten, glaube ich, machen weniger Gestalttherapie. Ich denke, Ärzte machen das noch mit rein. Was in dem Institut, aus welchen Berufssparten kommen die Leute, die das noch machen? Erzieherin, Sozialpädagogin, Ärztin, hatten einen Steuerfachmann. Das gibt's immer, das ist Gestalttherapie, typisch. Da gibt es immer jemanden, der von ganz woanders kommt, wo man überhaupt nicht weiß, wo der herkommt. Aber man wundert sich, das kann eine super Gestalttherapeutin. Nicht, dass das unbedingt muss, aber das ist typisch. Das ist Vielfalt von Gestalttherapie. Ärzte, wir haben also relativ viel Ärzte, Sozialarbeiter, Erzieher. Das heißt, wir haben in Schweiz und Österreich, weil es da anerkannt ist, integrative Gestalt, Petzold macht integrative Gestalttherapie oder mittlerweile integrative, ist teilweise ein Stück VT ausgerichtet. Da ist das nochmal auch, der hat einen anderen theoretischen Ansatz, nutzt aber ganz viel von dem, was ich erzählt habe. Und Wenn ich integrativ bin, dann muss ich mit der Zeit immer mehr das eine oder andere noch vertiefen, weil ich kann ja natürlich nicht alle Verfahren aus einem Schlag kennenlernen. Genau, offiziell dürfen die nur das eine Verfahren machen. Die Älteren haben mehrere gemacht, die machen das nicht. Bei den Jüngeren, da bin ich jetzt nicht absolut fit, was sie noch dazu machen. Aber die machen dann auch teilweise, meinetwegen, einzelthematische Folge. Wissen Sie? Ich denke, ganz, ganz viele von den Sachen fließen ja in andere Therapien ein. Also die systemische Therapie, NLP, auch ich mache auch Hypnotherapie. Das sind ganz, ich denke, die meisten Sachen mache ich auch, alle, die Sie machen. Ohne dass jetzt eine Schreibtherapie-Ausbildung gemacht. Aber es ist trotzdem mit drin, auch in den anderen Ausbildungen. Warum heißt das nochmal Gestalttherapie jetzt? Das habe ich nicht mehr erlebt. Also die waren die Namensgebung. Die waren, Pearls wollte erst Concentration Therapy machen. Und dann sind sie irgendwie, es hat was mit Gestaltpsychologie zu tun. Und dann ist einer von denen auf den Idee gekommen, das in Gestalttherapie zu nennen. Und dann hatten sie mal ein bisschen Schiss, dass die Gestaltpsychologen denen auf die Füße treten, was sie auch ein Stück gemacht haben. Aber dann war es nachher irgendwann ein marktführender Grund. Frage, die Methoden der Gestalttherapie haben bei mir auch mal Zweifel gehört, das, was Körperarbeit anbelangt, das sind auch zu sicherlich körperarbeitliche Methoden. Da ist sicherlich auch bei wahrscheinlich Shiatsu, dann ist da wahrscheinlich Rebalancing und Bioenergetik, ist das so? Das kommt darauf an, über welche Methoden der Therapeut verfügt. Ich komme vom Tanzen, also ich nutze viel Tanz und Theater. Würde ich jetzt, also Shiatsu ist, oder Rebalancing könnte eher hinkommen. Es sind teilweise aber Methoden, wo jemanden quasi, ich den mit anfasse. Also was in der Gestalttherapie eine Methode des Verstärkens ist. Also der merkt, der krampft, der zieht sich zusammen. Dann kann es sein, dass ich sage, so, ich mache das jetzt nochmal dicker und dann sperre ich den ein und dann kommt der Impuls, dass sich befreien. An sich sind die Methoden mehr im kreativen Bereich. Man kann es nutzen. Also ich denke, da ist ein Gestalter. Das wäre aber nicht das Originäre. Also meine Körperarbeit mehr ist in den darstellenden Techniken gedacht. Aber jeder Therapeut hat die Möglichkeit, das zu integrieren, wenn er das im Gestaltbewusstsein tut. Das ist die obere Leitsprache. Ja, also auch Bioenergetik und diese anderen Methoden aus Asien, die es gibt, Akupunktur oder so. Naja, also im Moment in Akupunktur sind ja Sachen, mit denen ich, die haben nochmal eine andere Funktionsweise. Was soll ich, also wenn der einen Punkt, also es könnte sein, dass ich einen Punkt verstärke, aber Akupunktur heißt, es geht um, ich muss was von diesen Leitbahnen wissen, es geht um ein körperliches Erleben. Also insofern macht Akupunktur wenig Sinn. Bioenergetik, haben wir noch ein Stück gelernt. Also man kann, es gibt manche, die Atem über Atem machen, über Bewegung schreien oder sonst was. Also das sind so Spezialgebiete, die kann man mitnutzen. Die fördern, aber wenn man die nutzt, die bringen unheimlich viel hoch. Das heißt, das kann ich nur machen mit jemandem, der A, erfahren ist und B, wenn ich genügend Zeit habe, nachher das mit aufzufangen. Sonst ist diese Methode viel zu gewaltig, was die am psychischen hochbringt. Also deswegen ist die Körperarbeit mehr im Sinne von ausprobieren. Ich hatte eine Frau, die sagte, ich fühle mich wie in einem schwankenden Schiff bei einem Thema. Will sie mit ihrem Liebhaber zusammenbleiben oder nicht? Dann haben wir sie noch schwanken lassen. Und dann schwankte sie. Und dann schwankte sie das Darstellen. Und dann kam etwas hoch. Also man darf nicht vergessen, wenn die so in einem Thema drin sind, dann löst so etwas unheimlich viel aus. Also im Körper ist einfach sehr viel gespeichert. Es gibt ja diese ganzen Theorien, wie psychische Erinnerungen im Körper gespeichert sind. Und die Tochter Eva Reich und Esther Zonanski, die haben ganz viel diese Babymassage, die Eva Reich entwickelt hat, aufgrund der Körperarbeit von ihrem Vater. Und die benutzen die in der Psychotherapie und wenn die das machen, das sprudelt enorm hoch. Also man muss da sehr vorsichtig sein, wie weit man da geht und wo man eventuell zu viel losdrückt. Also ich meine mir einigermaßen vorstellen zu können, wie ein ganz normaler therapeutischer Prozess aussieht. Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele bringen, was dann an deiner Arbeit fetisch-psychologisch ist? Also wo sind da Unterschiede, wie kann ein Therapieverlauf vielleicht dann anders aussehen, weil du fetisch-psychologisch arbeitest? Also vielleicht auch auf den Aspekt, wie beziehst du dann zum Beispiel die gesellschaftlich vermittelten Lebenswelten der Personen mit ein? Dass ich ganz genau nachfrage, was alles da ist. Also dass ich versuche, die verschiedenen, ich kann nicht die ganze Gesellschaft, das ist ein bisschen zu viel, das überstreibt. Aber dass ich nicht nur frage, also wenn die Frau mit ihrem Mann im Streit ist, dann erzählt die was davon. Dass ich frage, na, was ist denn, was ist auf seiner Seite, wie sind seine Lebensbedingungen, was sind die Lebensbedingungen der beiden, wo wohnen die, was ist gerade für die aktuell, dass ich versuche also den Rahmen, also mehr aufzumachen, was ist drin. Ich denke mir dann noch, meinetwegen, ich habe eine Frau, die kommt aus Rumänien. Die hatte mir einfach gesagt, die kommt aus Siebenbürgen und ich stand da irgendwie. Dann wurde mir klar, das ist Rumänien. Ich bin ziemlich darüber gestolpert, über den Begriff. Ich sage, was ist denn hier los? Und dann klickerte bei mir los, die ist mit 10 Jahren rübergekommen, die versucht deutsch zu sein, deswegen nennt die mir auch einen deutschen Namen. Das hat ganz viel mit Anpassung zu tun. Und ich denke, dass ich auf solche Hypothesen komme. Und dass ich mir das denke, das ist nochmal das andere, dass ich das so ernst nehme. Und was bedeutet das die Frau, wenn sie erst in Rumänien groß geworden ist und nach Deutschland kommt? Was bedeutet dieser kulturelle Unterschied? Welche Leistungen haben die gebracht mit der Mutter? Was, also, dass ich mir darüber anfange, einen Kopf zu machen. Was ist für heute für die, wie sieht die auch heute etwas? Wie bedeutet die etwas? Das macht die anders. Das Doofe ist, dass ich zwischendrin einfach zu wenig Ahnung von Rumänien habe. Ich muss einfach unheimlich viel nachfragen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Also dieses Hineingucken und nicht sagen, die Frau ist dann mit 10 Jahren rübergekommen und das individuelle Schicksal. Das ist auch kein individuelles Schicksal. Das haben auch andere gemacht. Also da steht auch noch eine ganz andere Kraft mit hinter. Also diesem, im Kontext. Das ist, also das ist, denke ich, was ich anders mache. Ich frage anders. Ich merke es, wenn ich in der Intervision bin, dann sagen mir Kollegen, mein Gott, du guckst aber weit rum. Dass das hauptsächlich ist. Nicht so sehr eine einzelne Methode. Das meinst du, sowas wie etwas, was immer durchschimmert? Ihr habt mich doch jetzt alle erlebt. Was habe ich denn jetzt anders gemacht als die anderen? Oder? Das habe ich mich nicht eingefragt. Gut, und? Was für eine Antwort hast du rausbekommen? Bin ich so eine reine Nur-Therapeutin? Oder? Was mache ich denn? Also ich hatte das Gefühl, dass sehr viel theoretisches Wissen mehr da ist, aber ich habe noch nicht die Punkte klar gekriegt, wo dieses theoretische Mehrwissen sich in die Praxis umsetzen. Ich glaube, dass es die ganze Zeit da ist. Und wenn was kommt, da ist es nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich so viel Theorie da, stell ich mal die Theorie vor uns und jetzt guckst du mal, wie du Klienten über meine Theorie kommst. Aber es ist da. Und in jedem Augenblick, also sie wird diese verschiedene Theorie rausgenommen. Aber sie, ich finde nicht, dass ich sie zwischen mir und den anderen stellen darf. Du wolltest was sagen? Ich wollte das fragen. Ja. Also ich habe das gerade so ein bisschen wie eine Einstellung. Auch. Wie eine Haltung, ja. Aber ich frage mich, zum Beispiel, wenn du jetzt mit Tanz viel machst, wie machst du das? Also du hast ja das erzählt, wenn du so rüber, das fand ich jetzt eine Sache. Ja, das Einzige, ich lasse die Leute, die erzählen irgendwas und ich kriege einen Eindruck habe, wenn das, die bereit sind dazu, ne? Hat immer was nur mit der Bereitschaft, manche sind nicht bereit. Dann lasse ich die das körperlich darstellen und frage, was in Bewegung da drin steckt. Das ist, was hier mein Kollege nebenan mit Wildtheater macht. Das mache ich in etwas einfachen Variante. Also ich fühle mich verspannt. Wie fühlen sich verspannt? Und dann sollen die das erstmal darstellen. So, und wenn ich jetzt vom Tanz komme, also vom Körper weiß, dann weiß ich, dass der Körper zwischen Kontraktion und Loslassen ist. Wenn die das verstärken, bis hin, dass sie fallen, also dann kommt ein blockierter Puls wieder in Bewegung. Also das wäre mehr Körperarbeit. Ich kann dir auch sagen, es gibt zum Beispiel, dass jemand sagt, naja, das ist so wie, ich gehe zwar einen Schritt vor und 2 Schritte zurück. Und dann frage ich ihn, dann bitte machen Sie das mal. Also einen vor und 2 zurück. Vor und 2 zurück. Und wenn Sie ein bisschen länger machen, dann kriegen Sie auch selbst mit, dass Sie ein kleines Walzertänzchen machen. Das ist jetzt nett gesagt. Aber darum, Sie kriegen eine andere Bedeutung. Also ich geht von diesem rein kognitiven weg auf was Körperliches, auf nochmal ganz andere kognitive, auch Verarbeitungsmuster und so weiter, und lasse den Körper was rausfinden und muss sie dann aber fragen, was bedeutet das denn für ihre Situation mit dem Problem? Was bedeutet denn, ich weiß nicht, was ich von Breivik hatte, wenn sie da dieses Walzertänzchen machen? Das ist, also es immer, geht immer um dieses Verbinden. Es ist nur etwas, was ermöglicht, nochmal einen anderen Zugang zu finden. Ich habe noch eine Frage, und zwar, inwiefern Sie die Entwicklungsfigur einbeziehen in Ihre Arbeit? Gute Frage. Die Entwicklungsfigur. Das ist ein, die Entwicklungsfigur von der kritischen Psychologie. Das sind diese Prämissen, Gründe, Zusammenhänge. Das Ding wird nacheinander analysiert und dann versucht man. Ich finde immer, dass diese Entwicklungsfigur etwas auch sehr Therapeutisches ist. Die Entwicklungsfigur, so wie sie in den Texten beschrieben wird, ist ja was sehr Analytisches. Also es wird aus einem, was ist das, wie bedeutet ich das, was sind meine Prämissen, was sind meine Gründe, welche anderen Handlungsmöglichkeiten habe ich. Das ist etwas sehr über den Kopf gesteuertes. Vom Gefühl her ist aber genau, also das ist der gleiche Weg, den ich auf eine andere Art und Weise gehe. Was ist da, was finde ich vor, wie bedeute ich das? Dass die Leute über die Selbstreflexion rausbekommen, was ihre Gründe sind, und das ist mehr, es wird für die immer mehr intuitiv gefasst. Um dann auch zu gucken, wie können sie in andere Verhaltensweisen kommen oder in anderes Handeln, und auch immer wieder zu gucken, zu was hat das gebracht und was fehlt noch. Also für mich gefühlt ist die Entwicklungsfigur und eine Selbstreflexion, die zur Veränderung führt, der gleiche Weg. Aber ich habe diese beiden, wenn ich das theoretisch angucke, kriege ich die beiden Konzepte nicht auf eins. Dann merke ich immer, dass ich sofort wieder erkenne und sage, holla, das ist doch das Gleiche, was wir machen. Aber wenn ich es versuche, also es sind nicht die gleichen Konzepte. Ich habe mich das oft gefragt. Deswegen finde ich diese Frage so spannend. Also gefühlt ist es der gleiche Weg. Konzeptionell ist es nicht der gleiche Weg. Es wirkt so, als ob es die gleichen Bausteine benutzt. Aber das eine mehr, wie gesagt, intellektuell und das andere mehr gefühlt. So kann ich nur die Frage, also ich habe mir ganz viel Kopf drum gemacht. Ich habe es aber nicht, ich wollte es auch in meine Diss einbauen und dachte, ich habe es aber noch nicht. Was bedeutet denn für euch kritische Psychologie an der Stelle, wo ihr steht? Einige von euch sind im Studium, einige sind im Beruf. Was macht ihr damit? Also ich bin im kritischen Psychologiefeld, glaube ich, sehr neu. Also das ist jetzt, ich bin nicht an der FU, sondern in Münster, die sehr verhaltenstherapeutisch experimentelle Psychologie ausgerichtet ist, und finde das sehr erfrischend. So sehe ich das gerade als eine Haltung, die mir hier irgendwie, also jetzt hier gerade in diesem Raum, eine Haltung, die mir mitgegeben wird, die mir auch gezeigt wird. Und seht ihr das, was jetzt hier gerade im Raum passiert, aber eher auch schon gemeinsam mit dem, was ich vorher gehört habe, im kritischen Psychologie-Kongress bisher, habe ich das Ganze als sehr theoretisch auch erlebt, als eine sehr, wie du auch beschrieben hast, eine kopflastige Geschichte. Und sehe das als, also ich, für mich das, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, eine sehr bereichernde Ergänzung zu dem, was ich auf einer praktischen Ebene sehe. Also ich kann damit irgendwie gerade viel anfangen. Mit der, du kannst viel oder nicht? Viel anfangen. Mit dem, das ist, mit dem zu sagen, das ist eine Haltung, das ist eine theoretische Erweiterung. Das ist ein weiteres. Vielleicht rede ich dann mit dem Erwolf auf die Füße, die sagen, das ist für mich irgendwie. Ist okay, darfst anders, du? Aber das sehe ich jetzt an dem Punkt gerade für mich so. Wie ist das für die anderen? Es muss jetzt nicht für die anderen genauso sein. Und auch nicht das, was ich sage, also wie ich das dargestellt habe, muss ja nicht. Es ist eine Variante, damit umzugehen. Aber wie geht ihr damit um? Was bedeutet? Darf ich auch du sagen? Ja. Du bist ja auch. Naja, ich habe mir im Grunde die ganze Zeit die Frage verschliffen. Ich sage sie jetzt aber doch mal. Als eine Provokation ist, ich finde das spezielle, also ich finde den speziellen Anteil der kritischen Psychologie noch nicht. Ich suche den auch in meiner Arbeit, also weil alles, was ich jetzt hier erlebt habe, kann ich alle mit systemischen Sachen genauso machen. Da wird genauso nach dem ganzen Umfeld gefragt. Und das Einzige, ich meine, dass ich hier studiert habe, ist auch 35 Jahre her. Aber das Einzige, was ich immer denke, ich habe eine bestimmte politische Haltung, aber in dem, was ich psychotherapeutisch gemacht habe, gut, da ist meine Persönlichkeit eingeflossen, sonst irgendwie Sachen, aber da habe ich von allen möglichen Ausbildungen was gelernt, aber die kritische Psychologie kann ich leider nicht finden, das speziell. Ich finde es jetzt hier auch noch nicht. Wobei ich glaube, und ich habe mit anderen Systemikern auch gesprochen, dass gerade der systemische Blickwinkel sehr nah bei der kritischen Psychologie ist, auch wenn man das Systemische nochmal unter kritisch-psychologischer Sicht nochmal ziemlich auseinandernehmen kann und sonst was wieder machen kann. Aber dass der relativ nah ist, auch sehr was Praktikables hat. Aber auch andere, die Haltungen zum Beispiel Patienten gegenüber. Ich denke, erstens solche Haltungen, wie du sehr schön beschrieben hast, aber muss eigentlich, sollte jeder Therapeut haben. Und gerade auch in der Hypnotherapie, obwohl das ja so anders kommt, erlebe ich eine sehr wertschätzende Haltung und immer wirklich immer der Arbeit dessen, was der Patient in seinem Unbewussten produziert, und dazu gucken. Dafür brauche ich jetzt die kritische Psychologie. Es tut mir leid, ich hätte es gerne anders. Weil ich sie sehr schätze und auch viel gelernt habe dabei. Im Moment, ich glaube, das ist nochmal zwischen Wertschätzen und der Intersubjektivität ist für mich noch ein kleiner Touchenunterschied. Also Wertschätzen ist humanistischer, super, sehr von Herzen. Aber das Intersubjektive, da mache ich mir nochmal Gedanken, dass theoretisch die Möglichkeit besteht, dass ich mich zwar wertschätzend halte, aber das mache. Und ich glaube, das ist das Besondere. Was meine ich? Das ist die kritische Psychologie als Theorie im Hintergrund. Sie ist nicht so explosiv vorne. Aber ich finde das spannend jetzt. Eine bestimmte menschliche oder eine politische Haltung vielleicht auch. Ne? Aber das ist ja schon was. Das ist ja auch was. Und ich habe viel gelernt in der kritischen Psychologie, ganz sicher. Aber irgendwie ist sie mir danach auch verloren gegangen. Ne? Ja, oder du hast sie sehr integriert. Ja, du hast sie sehr integriert in dem, was du machst. Dass es dann dir gar nicht mehr auffällt, dass du es tust. Weiß es nicht. Nein, aber solche Gedanken habe ich mich auch gefragt. Und ich versuche es nochmal auseinanderzunehmen und kann aber auch, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich sehe das gar nicht so richtig, kann ich auch nachvollziehen. Ja? Also ich finde, was ich so gemerkt habe, ich bin auch nicht bewandert in der Psychologie, aber was ich für mich gemerkt habe, ist einfach, dass ich es bereichernd finde, deswegen sagte ich gerade, das ist ja schon mal was. Also ich habe am Anfang auch gedacht, das ist ja wirklich sehr theoretisch, auch in dem, das finde ich aber ganz spannend, das ist halt was man vielleicht auch vielleicht man in der Psychologie weniger kennt als Fach, wie in der Politik oder in der gesellschaftswissenschaftlichen, wo halt wirklich der Prozess sehr viel mehr auch im Diskurs entwickelt wird. Anstatt dass irgendwelche Väter sagen, so und so ist das. Das gibt es natürlich auch, aber es ist breiter. Und das ist halt das, was dann zu dieser Psychologie ein Gegengewicht zu vielen anderen Gegengewichten auch braucht. Ansichten, da geht es einfach nur um eine Vielfalt von Ansichten. Das finde ich nie fallbereichernd. Was ich zur Gestalttherapie noch von gedacht habe, war irgendwie, dass die jetzt gerade, du, in gewisser Weise der kritischen Psychologie eine Art von Gestalt gibst. Im sehr wörtlichen Sinne. Danke. Und das ist natürlich, gibt ja mehrere Räume, die auch irgendwie in anderer Weise da das praktisch versuchen umzusetzen. Wie ist es denn? 1, 2, wer von euch war zuerst, bitte? Also, gut. Also ich bin mit kognitiven Verhaltenstherapie aus dem Studium und mich ärgert an der immer, dass die vielleicht verachtete Begründungsmuster, die guckt sich auch die Umgebung an, das Umfeld, die sozialen Bedingungen, das kann sie, aber es ist immer eine Problemlösung unter bestehenden Bedingungen. Und, so zu dem Schluss bin ich jetzt auf jeden Fall gekommen, dass ich dabei bleiben werde. Aber ich denke, eine kritisch-psychologische Therapie müsste dann nicht nur Problemlösung unter bestehenden Bedingungen sein, sondern muss halt irgendwie eine Perspektive darüber hinaus haben, auch für den Patienten oder Klienten. Du hattest ja am Anfang gesagt, das kann sozusagen eine Aktivierung zur politischen Tat sein, vielleicht nicht so konkret, dass man sagt, okay, der muss dann am Ende der Therapie irgendeiner Gruppe beitreten und da was erreichen, aber die Richtung, denke ich, dass es darum geht, die eigenen Lebensbedingungen zu verändern und auch sich mit anderen zusammenzuschließen, um die zu verändern, wäre für mich schon ein Therapieziel, was für mich der kritische irgendwie wäre, was ich genau aussehen könnte. Und da würde ich schon mal fragen, wie sieht das bei dir aus? Spielt das eine Rolle? Ist das Problemlösen unter bestehenden Bedingungen und die Erweiterung? Oder? Also was ich spannend, ihr müsst euch ein bisschen im Kopf haben, wer dran ist. Ja? Ich mache kurz was da, aber ihr müsst euch, ich kann es. Als kritische Psychologin würde ich sagen, unter bestehenden Bedingungen, aber er muss sehen, welches die bestehenden Bedingungen sind. Als ein rein kognitiver sitzt er in dem Kasten und löst. Als ein kritisch-psychologischer Klient sieht er, dass er im Kasten sitzt. Und was für ein Kasten er sitzt. Das Bewusstsein, darüber hinaus, ich muss ihm nicht sagen, wie er aus dem Kasten rauskommt oder sowas, vielleicht kommt er gar nicht aus dem Kasten raus. Aber das Bewusstsein für diese bestehenden Bedingungen, das meine ich mit dem Kasten. Und dass er sich die bestehenden Bedingungen wirklich anguckt. Sind die so, sind die Bedeutung so oder wie und wie will ich damit umgehen, sich verhalten dazu? Das ist für mich das Spezielle der kritischen Psychologie. Das und das auch um dann eine Interpretation der Bedeutung und nicht um eine. Er kann sie verändern. Also wenn er sie sieht, wenn er sie erst, jetzt bin ich natürlich Gestalterin, wenn er sie erstmal wahrnimmt, ach, das ist der Kasten, aha. Dann kann er auch sich zu dem Kasten verhalten, aus dem Kasten rausgehen. Aber er muss es als Kasten erleben. Während er aber da steht und denkt, das ist die Welt und das ist alles und ich weiß, dass er im Kasten sitzt, dann finde ich, ist es die reine Anpassungsleistung. Und das macht für mich diese Gratwanderung. Ich darf ihm aber nicht sagen, so und so muss er aus dem Kasten rauskommen. Das finde ich eine Agitation. So, eins, zwei. Okay. Ich selber habe in meiner eigenen Therapie und in meinen verschiedenen Ausbildungen ziemlich viel Erfahrung gemacht mit Therapeuten und therapeutischen Zusammenhängen, in denen so diese gesellschaftspolitischen Kontexte mitgedacht wurden und werden. Und fand das ziemlich spannend. Und aus diesen Bereichen fallen mir zwei Beispiele ein, die das vielleicht ein bisschen anschaulich machen können. Zum Beispiel in der Paartherapie bin ich ein bisschen darauf spezialisiert, fällt mir daher ein, dass es ja öfter Situationen in Paaren gibt, wo ein Riss durch das Paar geht und die beiden Menschen scheinbar gegeneinander stehen. Und wenn sie aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich gesellschaftspolitisch sozusagen in Verfasstheiten, in Umgebungen befinden, wo ein gewisser Druck von außen kommt, der dieses Paar spaltet, dann wäre es eine Variante zu lernen, sich sozusagen gegen die Verhältnisse zu verbünden, statt sich an ihnen zerreiben zu lassen, als Paar, als Beziehung zwischen zwei Menschen. Das ist eine so eine Variante. Oder das andere Beispiel wäre auch gerade das sich zusammenschließen und handeln in Gruppen, wie du gerade meintest, zum Beispiel in politischen Gruppen, wo ja auch manchmal gerne persönliche Schieflagen ausagiert werden. Das ist auch eine Sache, die man lernen kann, wenn man diese Gesamtheit zwischen persönlicher Verfasstheit und gesellschaftlicher Verfasstheit, in der ich politisch arbeiten möchte, zusammendenkt. Dann kann ich auch handeln in Gruppen lernen und mich zum Beispiel nicht mehr von sowas wie Übertragung leiten lassen oder sowas. Die beiden Beispiele würden mir einfallen, wo das eng zusammenhängt so, oder kann, eng zusammenhängen kann. Und diese Situation kann man besser betrachten, wenn man das Größere mitdenkt, dann kann man aus noch mehr Richtungen Fragen stellen und gucken. So. Mhm. Denkt ihr bitte daran, dass alles, was ihr überzieht, von der Pause abgeht, dass Essen fertig ist? Essen? Das fließt sozusagen, aber. Nein, ist richtig. Möchtest du noch was sagen oder möchtest du lieber Essen fassen? Ich möchte mich bei euch einlassen. Ja, ich mache es ganz kurz. Also, was für mich kritische Psychologie irgendwie noch ausmacht, ist, wir haben ja immer von dieser gesellschaftlichen Vermitteltheit gesprochen, aber als kritischer Psychologe brauche ich eben auch konkretes Wissen über die gesellschaftlichen Bedingungen selbst. Das heißt, irgendwo gehört da sozusagen auch immer kritisches soziologisches Wissen dazu. Dazu gehört Wissen über Herrschaftstechniken, patriarchale Strukturen etc. pp. So, das haben sie jetzt nicht weiter ausgearbeitet und so, aber das ist sozusagen so ein transdisziplinärer Blick eigentlich, der auch, wenn man jetzt Psychologie oder kritische Psychologie studiert, auch heißt, dass man auch mal Soziologie etc. studieren sollte. Oder zumindest vom Anspruch her, je nach Problemlage, das dann auch sich dann später noch aneignet. Oder diese Sachen ganz genau betrachten und einfach die Mechanismen da drin. Ich muss es nicht für alles wissen, aber ich muss es wenigstens für den Bereich, in dem ich arbeite, wissen, wie funktionieren, wie sind da diese Mechanismen. Ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken für so viel Aufmerksamkeit am so späten Abend und wünsche euch noch allen, also wir haben gleich nochmal Podiumsdiskussion und noch einen wunderbaren anderen Tag. Ganz, ganz herzlichen Dank.